Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten ja. Abend. Hallo, ja, hi. Hi. Pünktlich wie die Weltraumaffen, yay. Das ist aber, das hat, wir haben das eben, während wir drauf gewartet haben, auf den Knopf zu drücken, ja schon kurz besprochen. Das hat damit zu tun mit der Lichtgeschwindigkeit. Ihr müsst euch vorstellen, dass ein Mann am Ende eines Zugs, der mit 160, nee, wie war das? Auf jeden Fall ist klar, dass Weltraumaffen nicht immer dauerhaft auf der Erde verweilen. Ist doch, ne? Also, das sagt ja schon der Name, Mammon. Ich meine, das musst du doch unseren Zuschauern nicht erklären. Kann das schon mal ein bisschen dauern. Das war so, dass einer um 12 Uhr in Chicago losfährt und ein anderer in New York. In Illinois. Und die Frage ist, wann haben wir gesiegt? Nee, die Frage ist doch, wo ist der Schmetterling oder so? Oder der Sack Reis. Wenn ein Sack Reis mit den Flügeln schlägt, kann das woanders ein Schmetterling umhauen. Habe ich das mitgebracht? Den Artikel? Sklaven von Natur, also praktisch Bio oder was? Ja, das hat man ja früher so gedacht, dass das so natürlich wäre, beziehungsweise dass eben dass sich die Rassen ja auch so abstufen würden, was die Qualitäten angeht, die moralischen und sonstigen Fähigkeiten der Menschen, dass sie eben auch dümmer würden, sozusagen, wenn sie dunkler wären. Und da steht man ja heute eher doch kritisch eben gegenüber. Und er beschreibt das hier, wie das eben so war. Und dass es aber davor auch ganz lange Zeiten gegeben hat, wo das überhaupt nicht so gesehen wurde. Wo eben auch die Schwarzen, was sich da als was ganz normal und so weiter angesehen wurden. Die waren zwar eben auch nicht so verteilt. Er beschreibt aber eben auch die ganzen Geschichten mit dem Wetter, dass das irgendwie zusammenhängen soll, mit den, dass eben die Schwarzen da hauptsächlich dunkel geworden sind, wo es viel Sonne gegeben hat und so weiter. Da ist wohl irgendwie schon was dran, aber dass sich dadurch auch irgendwie andere Sachen eben entwickelt hätten. Sowas wie Intelligenz oder so. Das ja, ist, was heißt, er schreibt, also er berichtet im Endeffekt aus irgendwelchen Schriften, wie diese Sachen gesehen worden sind und dass es ja da halt so eine wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, Richtung damals gegeben hat, also irgendwie 900 nach Christus oder so, in der arabischen Welt wohlgemerkt. Genau. Und dass die halt gedacht hat, dass wegen irgendwelchen klimatischen Dingen dann die Kinder irgendwie zu lange gekocht werden oder so, war diese eine Formulierung irgendwie, wenn es zu viel Sonne gibt oder so und deswegen halt so, eben die Leute dann keine richtigen Menschen sind sozusagen. Also, die schwarzen Kinder werden im Bauch zu sehr gekocht oder so und kriegen deswegen auch große Haare, hat er durchgeschrieben. Ja, genau, solche Geschichten auch mit diesen Haaren, da haben die sich auch irgendwie wohl ganz stark dran hochgezogen, ja. Und dann, was mich ja auch fasziniert hat, also es ist wirklich ein echt interessanter Artikel, solltet ihr euch unbedingt nochmal durchlesen, dann kommt natürlich in die Quellen, will ich jetzt natürlich nicht Wort für Wort hier alles wiedergeben, aber was mich auch fasziniert hat, ist dieses ganze Biblische, was da reinspielt. Also dass diese ganzen Theorien von irgendwelchen klimatischen Dingen dann halt irgendwie übertragen worden sind auf irgendwelche Bibelgeschichten, dass man halt irgendwie gesagt hat, hier Mose hat irgendwie seinen Sohn verflucht oder so. Und dass dann irgendwie die Leute, die jetzt da irgendwie abstammen von dem verfluchten Sohn, das sind dann irgendwie die, die da zu lange gekocht wurden oder nicht genug gekocht wurden oder wie auch immer. Und ja, dass man halt eben probiert hat, diese Sachen dann irgendwie in dieser anderen Theorie mit dem Klima irgendwie drin zu sehen und da dann irgendwie den Leuten zu unterstellen, dass sie halt keine richtigen Menschen sind und weil sie dann halt keine richtigen Menschen sind, sind sie halt irgendwie dann dazu gemacht, um den richtigen Menschen dann irgendwie zuzuarbeiten oder so. Und ja, und das ist halt eben ziemlich interessant. Und ja, also hier ist, kann man mitnichten davon reden, dass das jetzt irgendwie eine Idee von, weil wir hören ja immer häufiger, das wäre alles nur vom Weißen irgendwie erdacht und die hätten das mit dem Kolonialismus in die Welt getragen. Aber dieser Artikel hier verortet die Idee der Rasse und hier heißt es auch, dass, dass der Wortstamm von dem Wort Rasse auch im Arabischen liegen würde. Und er verortet das halt eben da. Also im Arabischen und im, im Jüdischen gab es das wohl auch ganz stark und ins Christliche ist es dann natürlich auch gekommen von dieser biblischen Herleitung. Und ja, insofern ist das halt total faszinierend. Das räumt halt im Endeffekt komplett auf mit dieser Theorie, dass jetzt irgendwelche Weißen sich das ausgedacht hätten, um ihre Herrschaft zu zementieren. Dem ist nicht so. Also das kann man ganz klar sagen, wenn man sich dieses hier durchgelesen hat. Aber dabei hat Marco Mohammed auch heute gerade erst wieder getweetet, dass unter anderem der homosexuellen Hass und alles nur von den bösen Kolonisatoren gekommen ist. Also was du sagst ist, wir nehmen den Kulturmarxismus und schieben ihn woanders hin, ja? Von England nach Indien oder so. Ja, ja. North East Indian Corporation. Tja. Oh je. Aber interessant, huh? Okay, was ist das? Kulturkreis statt Kulturmarxismus, finde ich gut. Spaltet Identitätspolitik unsere Gesellschaft? 13 Fragen ZDF heute Nachrichten. Das ist Frau Reuk. Du als Weißer kannst gerne mit Neonazi sprechen, mit AfD-WählerInnen sprechen. Ich möchte mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die mich tot sehen wollen. Also ich glaube nicht, dass sie dich tot sehen wollen. Lass mich bitte aussprechen. Ja, schon gut ab. Ich weiß nicht, mit den Bildern da, ja. AfD-Menschen, die sie persönlich tot sehen. Ja. Drama, Baby. Ja, aber das ist doch kleiner geht's ja nicht mehr. Frau Quattromilf hat doch auch wieder rausgehauen. Ja, wir werden die nächsten Opfer sein, ich und meine Kinder und bla. Nee, die denken auch, die haben Erzfeinde, Alter. Als würden hier Leute im Land herumlaufen. Also. Guck mal, wenn ich irgendwie auf der Straße irgendjemand Wildfremdes persönlich sage, hier, du persönlich, du genau, du willst mich tot sehen, ne? Dann denken die Leute, ich bin verrückt, ne? Aber wenn ich das dann mit einem Politiker mache, dann heißt es so, je nach meiner Hautfarbe und Bekennung, so vom Kopf her, dann heißt es, hey, das ist eigentlich eine valide Position und das soll man ernst nehmen. Das ist doch so lächerlich, ey. So. Nein, Mann. Naja, also sie meinte ja im Endeffekt, irgendwelche Neonazis wollen mich tot sehen und sie meint dann, die AfD wäre das dann halt eben Leute, die sie dann tot sehen wollen und so weiter und so fort. Das wird eher egal, die würden es lieber auswandern sehen. Also. Ja, das war gerade auf jeden Fall die Frau Reuk und die Frau Reuk habe ich auch schon mal im Real Life gesehen, live und in Farbe, denn was hier bei dieser Sendung vom ZDF überhaupt gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist, dass die Frau Reuk ja eine professionelle politische Akteurin ist, also die ihr Geld damit verdient, Aktivismus zu tun. Und das auch von ganz offizieller Regierungsstelle im Auftrag von denen, nämlich zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ja das Center for Intersectional Justice, dem die Frau Reuk vorsteht, da mit denen zusammen irgendwelche Pamphlete rausgibt und solche Dinge. Ich glaube, die hatten da irgendwie so eine Studie gemacht im Auftrag von denen auf jeden Fall mal. Und das ist das Center for Intersectional Justice, was ihr, wenn ihr uns länger zuhört, sicherlich schon mal gehört habt, weil da war ich ja damals mit dem Abel und dem Sebastian von ehemals Red Pill Berlin, jetzt Homo Duplex, bei dieser Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stiftung von den Grünen, also mit der Böll-Stiftung, mit der Kimberly Crenshaw, also der Koryphäe, wie nennt es sich hier, Critical Race Theory, die den Intersektionalismus-Begriff geprägt hat. Und sie ist ja quasi die ideelle Chefin von diesem Center for Intersectional Justice und die Frau Reuk ist halt sozusagen die Geschäftsführerin davon. Und ja, also jetzt nicht niemand, ne? Weil wenn man sich jetzt so dieses Ding einfach nur anguckt, dann könnte man denken, so ja, die haben halt so ein paar Leute hier irgendwie gefunden. Ich meine, den Malcolm O'Hanwell, den wir da ganz links sehen, den kennt man oder ja. Oder sind schon mehrere Sendungen aus diesem Raum, aus, mit diesem komischen Raster da auf dem Boden, wo der Gunnar Kaiser auch mal bei war und so weiter. Okay. Die ja, die machen, du siehst ja hier auch im Seiten-Dings Gefängnisse abschaffen, einmal arm, immer arm, Fleisch essen, Schwangerschaftsabbruch. War das nachher auch der Gunnar Kaiser, den sie da meinten, weil die Moderatorin hat irgendwie gemeint, die hätten auch mal wen in der Sendung gehabt, wo hinterher die Leute gesagt hätten, der hätte Corona geleugnet und ja, der hätte aber keine schlimmen Dinge irgendwie gesagt in der Sendung und aber sie ja, hätten aber ich meine, jetzt kann man auch nicht erkennen, die Bösen. Ne? Ja, lauter so Zeug. Ja. Und das war ja hier auch wieder dieses Ding, da haben sie sich eine ganze Weile dran aufgehangen, an diesen ganzen Sachen von wegen, mit wem darf man reden und so. Und da denke ich mir dann auch wieder so, ne, also die Frau Roig, also das Center for Intersectional Justice, das ist ja auch nicht alles total tutti frutti da, was die da irgendwie treiben. Ne? Also da gab es auch dieses Ding, was auch bei Judith Bastard in ihrem Buch steht, wo sie da diese BDS-Sympathisantin da nochmal eingeladen haben, die eigentlich vorher alle ausgeladen war. Und also jetzt von der Stadt Berlin ausgeladen. Und die haben sie dann da extra hier nochmal hingezogen, denn die Frau Gümüşay ist da ja auch aktiv in diesem Center for Intersectional Justice, der man ja auch eine gewisse Nähe zu nicht ganz so demokratiefreundlichen Leuten unterstellt. Eine feministische Denkfabrik, ne? Und lauter solche Dinge, ne? Also das sind ja auch alles Punkte, wo man jetzt sagen könnte, so, das geht mir alles viel zu weit und das finde ich menschenverachtend und das ist irgendwie dann so antidemokratisch, antifreiheitliches Gedankengut, da will ich mich nicht mit assoziieren, will ich nichts mit zu tun haben, muss man alles. Also finde ich auf jeden Fall mindestens verkehrt, denen da sozusagen diesen Ritterschlag zu geben, dass sie da irgendwie für die Bundesregierung dann hier der deutschen Gesellschaft irgendwelche Dinge attestieren sollen mit ihrer komplett ideologischen Sichtweise von ihrem Institut da. Also, apropos zu weit gehen, hier bei dem Video gerade die Frage, warum brauchen wir Identitätspolitik im Kampf für Gleichberechtigung? So kam davor die Frage, brauchen wir das überhaupt? So, oder ist das einfach nur jetzt die dritte Frage? So, du bist herrlich naiv, OPEX. Das geht schon irgendwo allein als Fragestellung, ist das schon echt geladen. So, anstatt zu fragen, hey, brauchen wir das? Ne, so, die ganze Sendung? Nur, warum? Die ganze Sendung ist geladen. Guck dir doch nur mal an, auf der grünen Seite hier stehen halt mit O'Hanwell und der Frau Roig mindestens zwei professionelle Aktivisten. Und hier drüben stehen Leute, ja, also bis auf den in der Mitte, diesen, ich glaube, Open Mind heißt der auf YouTube, der sagt auch sehr vernünftige Sachen. Aber die anderen beiden sind mehr oder weniger Statisten. Die Linke ist eine Feministin. Also warum habt ihr da nicht wirklich auch Gegner von diesem Identitätspolitik-Kram bis auf den Open Mind hingestellt, sondern Leute, die sich von dem Geschwätz, von dem schönen Geschwätz von der Frau Roig hier einwickeln lassen, wenn sie sagt, ja, Identitätspolitik ist voll wichtig für Gerechtigkeit und wir brauchen die, um unsere Gesellschaft besser zu machen und überhaupt, es kommt kein Gegen, es kommt nichts im Endeffekt, bis auf den Herrn in der Mitte kommt gar nichts. Ja, und ich war ja ganz baff, dass im Endeffekt ja Herr O'Hanwell auch nicht nur Scheiße geredet hat. Also zwei, drei von seinen Aussagen fand ich eigentlich auch ganz vernünftig. Welche? Ja, Kreidefresserei meiner Meinung nach. Er sagt ja auch, ja, Leute, die irgendwie Gewalt befürworten und die sie das toll finden, die dürfen irgendwie nicht in Talkshows gehen. Warum bist du dann hier, Malcolm O'Hanwell? Ja, das ist natürlich der Idi Amin verehrt. Warum bist du hier, Malcolm O'Hanwell, der weiße Menschen in einem Film über die haitianische Revolution tot sehen will? Warum bist du hier, Malcolm? Das ist so viel zum Thema auf jeden Fall mit diesem, ja, ist doch alles ganz einfach. Wir wissen ja genau, welche Dinge wir irgendwie behandeln dürfen und welche nicht. Wir wissen ja ganz genau, wo wir die Tabus aufbauen müssen und wo nicht und so. Also das war schon wieder so ein Ding, die ahnen es halt echt nicht so. Und dann haben sie irgendwie ihre Ideen von Macht und Zeug und so. Und ja, da merkt man das dann halt wieder so, die Projektion von den Leuten. Ne? Die denken sich halt so, ja, wir brauchen jetzt einfach hier die Macht, damit wir jetzt hier irgendwie sagen können, wie der Diskurs zu führen ist, weil wir das ja vorher wissen. Und wir legen dann einfach irgendwie fest, was alles nicht mehr geht und so, weil das ist ja alles dann, wenn das gegen uns geht, dann ist es ja quasi gegen das Leben und gegen... Ja, nur gegen alles und so, ne? Aber selber können wir natürlich wieder Scheiße erzählen, wie wir wollen, weil das ist ja nur gegen die Bösen und so, ne? Wir wollen ja nur, dass die dann da irgendwie schlecht haben und so und oder endlich ihre gerechte Strafe bekommen oder keine Ahnung wie was. Weil das schwingt ja da auch immer mit bei diesem ganzen Gedöns, dass sie ja immer irgendwie meinen, so, nee, das ist ja jetzt nur, werden die Leute halt in die Verantwortung genommen und so und müssen sich da mal rechtfertigen und so ein Zeug. Obwohl ich von diesen ganzen Heinis da kein Mensch rechtfertigt, ne? Also irgendwelche Quattro Milfes, die beharren einfach auf ihrem Anpeitschen von irgendwelchen Dingen und da hier White Devil und keine Ahnung wie was, das ist alles nur ein Witz und das ist alles prima so und haben dann da ihre Kumpels und Zeug, die sie dann da trotzdem wieder als Opfer hinstellen von allem, ne? Also da ist überhaupt nichts mit nur dem geringsten Ansatz von ja, okay, hier bin ich vielleicht mal über die Stränge geschlagen oder so. Meine oder Nuance. Da habe ich mich vielleicht verrannt in irgendwas oder so. Nee, von dafür gerade stehen, für die Scheiße, die man verzapft. Und das ist alles heilig und man ist ja nur das Opfer von irgendwelchen Kampagnen. Ich weiß, so. Welches Wort du meinst, Chris. Du meinst Verantwortung. Ja eben. Wow. Ja, das ist ja das, ne, was sie da irgendwie meinen, was die Leute irgendwie haben müssen und so, ja. Ja, aber ich finde schon, man kann immer fragen, was macht das denn jetzt für einen Unterschied konkret, wenn jetzt einer irgendwie Opferpunkte sammelt, also bei der Intersektionalität, wenn ich da jetzt mehrere Punkte sammle oder nur einen habe oder so. Was macht das wirklich für einen Unterschied? Also ja, an sich ist es ja schon komisch, dass man diese Sichtweise überhaupt so dreht. Eigentlich ist ja Diskriminierung ist ein aktives Handeln. Und jetzt dann so eine passive Beschreibung draus zu machen, ist ja schon irgendwie widersinnig und komisch eigentlich. Aber okay, mal hingenommen, dann muss das ja irgendwie einen Effekt haben. Dann muss ich, entweder wird derjenige, der mich dann diskriminiert hat, stärker bestraft, weil ich mehr Opferpunkte habe, oder ich kriege mehr Vorteile auf irgendeiner Seite. Mamon, dein Einwand hat mich gerade auf die Idee gebracht. Dieses gesamte hier Opfer-Privileg-Punkte-Ding, ne, das ist nichts weiter als eine langfristige Psy-Op von Payback. So, weißt du, so Cashback-Punkte sammeln halt, ne? So, die haben das eingeführt, kulturell, ja. So, und es ist eigentlich nur fette Werbung. Danach heißt es so, weißt du was, du bist so und so diskriminiert, du hast so und so viele so Diskriminierungspunkte. Dadurch, weißt du, ist das dein Multiplikator jetzt, für die Payback. Rabatt, genau. Und dann heißen die schon Payback, weißt du so? Such dir eine Beratung aus. Eins und eins zusammenlegen, komm. Ja, und dann war die Frau Reuk auch nicht ganz on message, weil irgendwo hat sie dann mal irgendwas gesagt von wegen. Ja, Identitätspolitik ist irgendwie, also normalerweise heißt es ja immer so, ja, also hier die Frau Vorotan, die hatte ja irgendwie gemeint, dass nur die Rechten überhaupt Identitätspolitik machen würden und die Linken machen ja gar nicht Identitätspolitik, sondern bei den Linken ist das ja einfach nur Eintreten für Gerechtigkeit. Mit Identitätspolitik machen praktisch nur die Rechten. Und das haben sie ja hier auf jeden Fall, waren sie ja nicht der Ansicht. Und diese Komplettfrage von dem ganzen Ding, spaltet Identitätspolitik unsere Gesellschaft? Fragezeichen. Ja, also ganz offensichtlich, weil wenn ich jetzt irgendwie beigehe und den Leuten halt immer erzähle, so, ja, jetzt guck erstmal hier die ganzen Leute immer an, ne, so, du musst das alles aufschlüsseln und finde die 13 Unterschiede in diesem Bild, ne? Du musst sie alle finden, weil ansonsten kannst du die Leute nicht richtig einschätzen und du musst die ganzen Unterschiede alle sehen und da musst du dich dann endlos dran aufhängen, was das alles bedeutet und historisch und für die Zukunft und für die Kritik und für die Privilegien und, ne, also das soll ja dann auch noch direkt immer die Weltformel dann wieder sein, mit der wir alles dann erklären. Und dann stellen wir uns hin und sagen, ja, spaltet das jetzt oder ist es nicht eher einfach nur für Gleichheit dann im Endeffekt? Die Frage, die Sie sich stellen, dass Sie das offen und ehrlich beantworten wollen, die Frage, die Sie sich tatsächlich gestellt haben, warum brauchen wir Identitätspolitik? Setzt ja schon voraus, dass wir die brauchen. Ja, das ist ja, was ja, ich gemeint habe. Ja. So ist wie, warum brauchen wir Ananas auf Pizza? Genau, brauchen wir das? Ja, können wir nochmal gucken, was überhaupt die Fragen waren. Das war die Frage Nummer 3, was war die Frage Nummer 2? Ja, genau, zwei? Ja. Da habe ich doch gerade eine gesehen. Ah, doch, ja. Führt Identitätspolitik zu einer gerechteren Gesellschaft? Nein. Welcher Sinn steckt heute, steckt hinter Identitätspolitik? Keiner. Gebt mir Geld, gebt mir Macht, gebt ja. mir Geld. Okay, dann ja, warum Macht. Brauchen wir es? Könnt ihr die Argumente für Identitätspolitik verstehen? Oder seid ihr zu dumm dafür? Alter. Argumente für Identitätspolitik. Ist ja klasse. Es ist so, wir haben schon Identitätspolitik. Das nennt man Menschenrechte. Kleiner wird's nicht. Du kannst nicht kleiner Identitätspolitik betreiben als aufs Individuum. Deswegen haben wir universelle Menschenrechte. Was ist das denn, Mann? Führt es zu mehr Ausgrenzung, ja. Ja, definiere Ausgrenzung. Diese Leute definieren Ausgrenzung als ein Unterschied in Einkommen, heißt Diskriminierung. Das, nee, die Ausgrenzung ist für die doch schon, wo kommst du her? Und irgendwie, wo kommen deine Eltern her? Naja, erreicht die Identitätspolitik irgendwann, dass alle Rechte haben. Wir haben alle Rechte. Jeder Mensch ist von dem Gesetz gleich nichts. Aber Frage. Dann würden sie dir jetzt wieder erzählen, aber hier und da Gehaltsunterschiede. Ja, genau, ja. Das ist halt das Ding, dass du das jetzt alles, also wenn man sich jetzt hier verlesen würde und sagen würde, erreicht Identitätspolitik, dass irgendwann alle recht sind, dann ist es am ehesten zustimmungswürdig wahrscheinlich. Ja, wenn man den Leuten dann irgendwann alle nur beigebracht hat, dass sie dann nur noch wieder mit ihrem Kram sich auf ihren Scheiß beschränken sollen und auf ihre Historie gucken sollen und das ganze Zeug, ja, also das ist auf jeden Fall nicht ein Weg, um irgendwie Vielfalt oder sowas zu generieren. Also nun wirklich. Alles ist alle, lese ich da. Alle Tiere haben alle Rechte, ja. Aber einige Tiere haben alle Rechte. Alles alle. Du kannst mich mal am Arsch lecken, plus ja, eins. Identitätspolitik, dass wir irgendwann alle sind. Ja. Balla, Alter. Ja, das ist das Segment. Und dann, was ist das Problem an der Identitätspolitik? Ja, die Identitätspolitik. Und dass man schon bessere Werkzeuge entwickelt hat und sie schon verwendet, seit über 100 Jahren. Und wenn man dann hingeht und sagt, ja, nee, diese 100 Jahre sind Kolonialismus und Unterdrückung und wie gut kann das dann sein? Ja, dann hat man halt irgendwo nicht gepeilt, dass man selbst keine bessere Alternative hat. Warum empfindest du unsere Debattenkultur als problematisch? Werde ich direkt so als Zuschauer gefragt? Oder? Du empfindest das dann nur so. Deswegen kann das ja gar nicht so sein, wie ich gehört. Ja, es ist ja problematisch wegen den verschiedenen Machtstrukturen. Und ja, die Art von Debattenkultur ist eher problematisch. Ich finde die gar nicht problematisch. Werden ja gar keine richtigen Debatten geführt. Ganz im Gegenteil. Ja. Man darf doch bestimmte Leute gar nicht zu Wort kommen lassen. Ja. Du musst ja vorher erstmal überlegen, warum 100.000 Leute. Ich hasse dürfen, dieses Wort problematisch, weil es halt oft halt falsch verwendet wird und dann keine Bedeutung hat, das erste Ding. Und das zweite ist, dass hier, weißt du, ist problematisch, ist einfach nur so, hey, kannst du mal das Problem beschreiben, damit wir so ganz philosophisch drüber nachdenken können in unserem Elfenbeinturm, ja. Anstatt dass man hingeht und sagt, okay, es ist ein Problem da, wie lösen wir das? Weißt du, heißt es so, ja, warum findest du es problematisch? So, beschreib mal deine Schwierigkeiten damit. Das ist das Segment. Das ist absolut nutzlos. Ja, so, es entweder läuft hinaus auf XY sagt was und das können wir nicht zulassen. Und das meinen dann irgendwelche Leute und genauso, du findest bei jedem was. Du findest bei jedem was und vor allen Dingen bei irgendwelchen Leuten, die politisch aktiv sind und so weiter, bei denen findest du erst recht was. Genau, und deswegen kommt es darauf an, die Lösungswege richtig zu gestalten. Was irgendwen aufregt, was irgendwer falsch findet, was irgendwer mit seinen Werten nicht vereinbaren kann. Und wenn das, ja, also da wollt ihr komplette Homogenität haben. So. Da wollt ihr, dass die Leute, weil ihr ja eure schönen Studienzweige habt, wo sich die Leute auch nur bis 2 Millimeter vor die eigene Nasenspitze denken sollen, weil sie ja dies, das und jenes sind und das ja dann irgendwie bedeutet dies und weil man irgendwelche Unterschiede festgestellt hat, das natürlich bedeutet Diskriminierung und bla bla bla. Und das ist eine Wissenschaft, muss man ja auch glauben. Ja. Wo müssen wir eine Grenze ziehen, wenn es um die Teilnahme an öffentlichen Debatten geht? Bei dem persönlichen? Also, bei dem privaten? Bei der Öffentlichkeit oder so, dass das nicht ins Private abrutscht. Da muss man neu aufpassen. Also sollen die das Private ziehen. Politisch zurücknehmen? Hallo? Wo müssen wir eine Grenze ziehen? Hallo, die Grenzen sind offen. Genau. Die Grenzen um Berlin ziehen, bitte. Man kann gar keine Grenzen ziehen. Das ist physisch unmöglich. Das hat die Bundesregierung doch bewiesen. Ja. Leute, der Bullshit gehört zu Deutschland. Hallo? Der war schon immer hier. Genau. Ist das die tolle Debattenkultur, die nicht das Land spaltet, dass bestimmte Leute nicht an Debatten teilnehmen? So, wo müssen wir die eine Grenze ziehen? Das macht alles besser, weil doch jetzt die Leute endlich mal zu Wort kommen, die früher ja nie zu Wort gekommen sind, weil wir immer gesagt haben, halt's Maul, Frau, und halt's Maul, Migrant. Und, ich erinnere mich auch an welche, die wollten eine rote Karte haben und eine gelbe oder so. Hass ist keine Meinung. Zensur ist keine Lösung. Dein Wort ist illegal. Ach, das war was anderes, ne? Nee, ist schon okay. Also eine so eine Grenze ist zum Beispiel, wenn Leute für ihre Politik dann auf einmal Videospiel-Leute verwenden. Das ist so eine Grenze. Und wenn die Leute dann so Videospieler sagen, kein Bock mehr, politisch irgendwie von euch instrumentalisiert zu sein, dann heißt es, ah, hier ist Sexismus in Videospielen. Ja, geil, Alter. Das ist so pseudo-intellektuelle Fragen, einfach nur um 35 Minuten. Das sind 35 Minuten. Davon. Wieso? Kann ich bei GEZ ankreuzen, was mit meinem Geld passiert? Bitte, das ist das Einzige, was ich will. Ja, da muss ich auch noch sagen, da hätte es vielleicht bessere Gäste geben können oder so, aber ich sag mal, wenigstens waren sie hier nicht komplett einseitig. Und die Fragen sind doch von der Bosetti geschrieben, oder? Muss ja nehmen, was man kriegen kann. Also. Ohne Unlustigen. Ich muss auch Full Disclosure sagen, ich habe das Video nicht geschaut, aber einfach an den Fragen so und könnte Identitätspolitik dazu führen, dass bestimmte Meinungen in der Öffentlichkeit nicht mehr akzeptiert werden. Das hängt nicht groß miteinander zusammen, aber ja. Also ich meine so Obertonfenster, Sagbares, Nichtsagbares, Denkbares, Nichtdenkbares, Mainstream, das sind so die Felder und alle Fragen bewegen sich irgendwo dazwischen. Und wenn du es über die gesamte Gesellschaft machst, kannst du halt, indem du die Leute verschieden informierst, kannst du sie in andere Entscheidungen treiben. Natürlich geht das. So, und die Identitätspolitik ist halt einfach so ein Pulverfass. So, für manche funktioniert es, für andere ja, halt gar nicht. Schon gesehen, der Schokokuss mit N ist ja schon nicht mehr sozusagen akzeptiert. Ne? Ja, aber halt der ganz interessante Punkt ist halt, wenn Leute immunisiert dagegen sind, eben gegen Identitätspolitik im Kern, ja, so, dann kannst du sie politisch nicht davon, nicht über diesen Zweig motivieren, irgendwas zu machen. So. Das ist halt genau der Witz dran. Und das einzige Ding, was Identitätspolitik eben also dagegen halt immunisiert, sind Menschenrechte. Also so einfach. Wozu Identitätspolitik? Das ist ein Schritt zurück. Wir sollten in allen Debatten, Alter, was ist das für eine Frage, Mann? Wir sollten in allen Debatten wieder mehr zuhören, weil wir vielleicht nicht dieselbe Erfahrung gemacht haben wie unser Gegenüber. Wir haben definitiv nicht dieselbe Erfahrung gemacht. Niemand macht dieselbe Erfahrung zweimal exakt gleich. Was ist das? Es sollte nicht nur darum gehen, Recht zu haben oder sich über den anderen zu stellen. Stimmt doch, darum geht es in der fucking Debatte. Dass jemand am Ende Recht hat oder dass man sich auf einen Kompromiss einigt. Aber Warte, da gibt es einen Unterschied. Aber ich stimme dir schon zu, dass du hast schon irgendwo genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Was ich aber präzisieren will, ist, dass man bei Debatten eben nicht sagt, hier ich gegen dich und deine Position sind Teil von dir als Person und wenn ich einen Fehler in deinem Denken finde, bist du halt einfach dämlich und schäm dich. Sondern so ein Ding ist von, hey, wir haben unsere Gedanken, unsere Weltanschauung, die werfen wir in die Mitte des Raums, ne? Und jeder schaut generell so von allen Seiten dran und dann beschreibt beschreiben wir, was wir sehen. Und wenn da Fehler sind, dann bessern wir sie aus und jeder lernt was dazu. Das ist der Sinn von Debatten. Ja, das heißt, aber die meinen das Erste, was du haben. Die meinten aber das Erste, was du gerade gesagt hast, OPEX. Da schwingt ja schon wieder diese Standpunkttheorie mit, dieses ganze Ding von wegen, ja, du kannst dich ja überhaupt gar nicht äußern, du bist ja nicht betroffen, ne? Dieses schöne Wort Betroffenheit. Und ja, dann würden dir jetzt wieder tausend Dinge einfallen von irgendwelchen Zigeunersoßen und bla. Und dann hat sich nur der Thomas Gottschalk und die Leute drüber unterhalten, obwohl sie überhaupt nicht betroffen sind. Ja, auch das, das schön, dass ihnen die Zigeunersoße verboten wird, sind sie ja schon betroffen. Die Leute sagen betroffen oder nicht, also du bist betroffen, ich bin betroffen, du bist nicht betroffen, so, ne? Aber was sie meinen, ist betroffener als jemand anderes, der per Definition schon so ausgesucht wird, damit er das Opfer ist. Das heißt, auch das ist überhaupt kein Argument und funktioniert nicht. Das kann man mit allem machen. Viele Stufen, ne? Weißt du, so nachts ist es heller als draußen. Aber kannst du dir vorstellen, angerufen zu werden von irgendeinem Umfrageinstitut und ich stelle dir so eine Frage? Das hatte ich nämlich neulich. Ich hatte einfach gesagt, ich stelle dir mal eine Frage, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Wie stehen die dazu? Gut, sehr gut, besonders schlecht, weiß nicht. Ja, unmöglich, ne? Hab ich gesagt, solche Fragen kommen auch nur... Dann möchte ich nicht mitmachen. Auf so eine Art. Solche Fragen können nur aus so einem Elfenbeinturm-Akademia-Zeug rauskommen. Denn, ja, oder von Leuten, die dich verarschen wollen. Die wollen im Prinzip was ganz anderes an Schlüssen daraus ziehen, was du dir da für Fragen stellen. Das ist wenn ich in einen Laden einkaufen gehe und ich schaue irgendwie nach Früchten und Gemüse und ich sehe da irgendwie einen Vergleich nach Preisen, stelle ich mir nicht die Frage, hey, darf ich denn überhaupt mir das nehmen, was billiger ist? Oder sollte ich das für jemanden da lassen, der sich das eher so leisten könnte? Nein, da geht es einfach nur drum, habe ich das Geld, zahle ich das, will ich das haben, geil, fertig. So, da. Wenn das jeder machen würde, wenn jeder auf sich aufpassen würde und auf seine Gedanken und Fehler im Kopf beseitigen, so, dann gäbe es weniger Konflikte, weil wir mehr klar kommunizieren würden. Ja. Vorschlag in Gelb, Identitätspolitik ist wichtig für unsere Gesellschaft, aber keine langfristige Lösung. Dann ist sie nicht wichtig. Ja, ist aber auch keine kurzfristige Lösung, weiß ich nicht. Für was denn? Ja, ne? Eben. So, Alter. Ja, hier, Todesstrafe ist wichtig für unsere Gesellschaft, aber keine langfristige Lösung. Was ist der Sinn von einer Lösung, wenn sie nicht langfristig ist? So, klar, es gibt auch kurzfristige Strategien, aber eine Lösung ist per Definition langfristig. Ja, aber es gibt ja auch diese Geschichte, dass die immer behaupten, das sei jetzt nur eine Zwischenphase in der Transition Migranten. Von Frau zu Mann zu Helikopter, ja. Also, dass das nur jetzt, bis endlich halt die ganze Gesellschaft begriffen hat, wie wichtig Identitätspolitik ist, so lange muss man halt die Unterschiede machen, danach lösen die sich auf sprachmagische Weise in Wohlgefallen auf. Ich glaube, genau, ich höre dir trapsen, Alter, was ist da los? Vorschlag in Grün jetzt. Wenn eine Person ihre Identität betont, um auf ihre Diskriminierung aufmerksam zu machen, dann tut sie niemandem weh, sondern versucht, sich selbst zu emanzipieren. Naja, wenn man diese Pille geschluckt hat von Sprache ist Gewalt, ist halt über sich selbst in dieser Weise zu reden, um sich größeren Hebel zu besorgen, Gewalt. Somit bist du der Unterdrücker, ja, weil also du darauf kommst. Aber wenn die Nazis jetzt sagen, das ist ihre wieder, Identität betonen, ich weiß ja nicht, das ist vor allen Dingen, ja, das ist ein Widerspruch in sich. Also ja, wenn ich mich auf meine Identität beziehe, dann ist das eben nicht um mich selber irgendwas und schon gar nicht mich selber von irgendwas abzulösen, sondern das ist mich anschließen an irgendwelche Dinge, wo ich irgendwie per Geburt oder sonst wie was irgendwie mit zu tun habe, dann vielleicht. Wie ich dann irgendwie wahrgenommen werde oder was ich für Hormone im Körper habe oder solche Sachen. Und das hat überhaupt nichts mit Emanzipieren zu tun. Und ja. Ketten sprengen und was weiß ich nicht was, wo sie dann an anderen Punkten ja auch irgendwie sagen, Stereotype weg und lauter solche Dinge. Ja, und dreht es doch halt mal um. Wenn Martin Sellner seine Identität betont, um auf seine Diskriminierung aufmerksam zu machen, dann tut er niemandem weh, sondern versucht sich selber zu emanzipieren. Genau, das meine ich ja. So, wenn man schon, und dazu sagt man ja, zu Martin Sellners und der Welt sagt man ja, hier, Sprache ist Gewalt und pass auf, was du sagst und so, ne? So, das ist einfach, genau wie Chris gesagt hat, eben komplett widersprüchlich und macht keinen Sinn. Diese Fragen... Ja, das kann man ja so machen, wenn es dann aber auch für alle gilt. Finde ich. Ja, aber dann hast du nicht die Möglichkeit, irgendwelche Sonderrechte rauszubrochen, weißt du? Ja, das ist richtig, ja, ja. Aber in so in seinem traditionellen Kaftan kann auch jeder rumlaufen, wie er lustig ist. Naja. Naja. Ja. Weil einfach sofort immer so systemische Unterdrückung rauszuholen, anstatt zu sagen, ja, Missverständnisse, Vorverhalten und so, Voreingenommenheit, solche Sachen. Nee, das ist nebensächlich. Das ist, nee, System, das ist das Problem, ja. Ach. Ja, der Rest hat sich doch hergemacht über die Demos hier, die Anti-Israel-Demos, die in Deutschland stattgefunden haben. Und behauptet, das wäre eine rechte Erzählung und eine AfD-Erzählung, dass da ganz viele Moslems gewesen wären, die eben nieder mit den Juden oder sowas gerufen haben. Ja, das steht in der Überschrift. Und hier steht dann, doch wer hat hier demonstriert? Fragezeichen. Die meisten Teilnehmer hatten muslimisch-migrantischen Hintergrund. Auch Sympathisanten der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe waren dabei. Menschen aus unterschiedlichen Milieus, die sich hier vereinen, um gegen Israels Politik zu protestieren, aber auch gegen hier lebende Jüdinnen und Juden antisemitische Ausbrüche, die Entsetzen ausgelöst haben, verbunden mit Solidarität und Anteilnahme, besonders laut ausgerechnet die AfD, die Partei, die in weiten Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gibt sich als Vorkämpferin gegen Antisemitismus. Also im Endeffekt, das, was man irgendwie widerlegen will, das bestätigt man erstmal und dann sagt man aber ja, aber dann kommt die AfD und sagt das und die sind ja vom Verfassungsschutz beobachtet und das bedeutet dann jetzt was? Die haben die bezahlt, ich verstehe es gar nicht so richtig, wie das meint, ey. Ja, die meinen, also es klingt für mich so nach, die, also AfD, besonders, das die AfD, ja die AfD geht, Koma, in die, so, ne, geht in die Städte, geht hier nach Hannover und so und klingelt dann im Steintorviertel und sagt, hier Murat, geh mal demonstrieren gegen Israel. Und dann sagt er, warum denn überhaupt? Und dann so. Fängt der... dann, nee, weil ich nicht kann, so, deswegen. Dann fängt der AfD-Mann an zu erklären, so. Und ja. Dann sagt der Murat, nee, ich habe eigentlich gerade Essen auf dem Herd. Und dann sagt er, hier, ich gebe dir 50 Euro. Stimmt, ja. Wahrscheinlich. Also was ich noch schlimmer finde, als den ganzen Unsinn in der Restle da verzapft, sind die teilweise die Stellungnahmen, die er sich da eingeholt hat. Zum Beispiel von dem Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland. Es zeigt sich wieder, dass die AfD alles auf ein Thema konzentriert und dabei völlig ausblendet, dass für antisemitische Vorgänge nicht die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, aber in den Wochen davor und ich befürchte auch wieder in Zukunft sehen, wenn die politische Rechte die Verantwortung trägt. Und dass die AfD hier als ein Katalysator eine Rolle spielt, steht außer Zweifel. Außer Zweifel. Katalysator. Ist das nicht eher ein Algamat oder so, das sie da bilden? Das ist eine Ablenkung, ein Reinwaschen von dem Antisemitismus und auch den immer wieder belegten, berechtigten Vorwürfen des Antisemitismus aus der AfD und der eigenen Ideologie. Das Ganze ist so zynisch und dreist, weil die völkische Ideologie, die AfD vertritt, nun schon immer den Rassismus und den Antisemitismus aufs Engste miteinander verbunden haben. Ihr seid euch aber schon im Klaren, dass oben drüber sind ja noch die Zitate von den AfD-Leuten. Unverbrüchliche Solidarität mit Israel und den vielen jüdischen Menschen hier. Extremformen des importierten Antisemitismus. Judenhass aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert. Das hört sich irgendwie nicht antisemitisch an, was die da sagen. Aber ihr hört das trotzdem, ne? Seid ihr da irgendwie konditioniert? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommen wir mit George Soros und den Rothschilds. Ja, George Soros, ich kann doch nichts dafür, dass dieser fucking George Soros einen jüdischen Hintergrund hat. Ich hasse ihn, weil er die westliche Gesellschaft seit Jahren unterminiert und destabilisiert mit seinem Geld. Ich hasse ihn nicht dafür, dass er irgendeiner Volksgemeinschaft angehört oder einer Religion, sondern ich hasse ihn dafür, dass er George Soros ist. Wo ist denn das fucking Problem? Ich muss doch, wenn ich jemanden scheiße finde, der zufällig Jude ist, dann muss ich doch wenigstens, solange ich sachliche Punkte habe und wie in meinem Fall sagen kann, ich mag nicht, wie er mit seinem Geld die westliche Gesellschaft untergräbt, das ist ein völlig legitimes Anliegen. Dann kann ich mich über George Soros negativ äußern. Ohne auch nur in die Nähe von Antisemitismus zu kommen, meiner Meinung nach. Was mein Klient hiermit sagen möchte, euer Ehren, ja, ist, dass George Soros für meinen Klienten nicht für mehr Hass sorgt, weil dieser Semit ist. Ja. Ja. Ach, wenn der George Soros sein Geld benutzt, dann ist das doch nur eine Form von gelebter Emanzipation. Musst du verstehen. Das stimmt natürlich. Der Bezug auf die Gruppenidentität gibt einem vielmals Mann. Oftmals. Und dann da unten der Salzborn. Meines Erachtens gibt es eine sehr klare Positionierung der gesamten jüdischen Community. Distanz und Abgrenzung gegen. Deswegen gibt es auch eine Gruppe Juden in der AfD, ne? Salzborn. Weil die gesamte jüdische. Oder sind das dann keine echten Schotten? Ja, so wie den Frauen, ne? Müsste man nochmal fragen. Oder haben die internalisierten Antisemitismus? Weißt du, und dann sagt so die NPD über die AfD, weil da Juden drin sind, ja, das sind keine richtigen Rechten. Das sind nicht die richtigen Nazis. Ja, doch, die Fresse, Alter. Deinem durchsichtigen Kalkül von rechts außen dürfe man jetzt nicht auf den Leim gehen. Dabei gilt es ebenso, die antisemitischen Parolen der letzten Wochen bleiben unerträglich, besonders für Jüdinnen und Juden in diesem Land. Ja, aber halt, es wird nicht besser, wenn man die Gründe für diese Ausbrüche nicht benennt, sondern versucht, irgendwas zum großen Popanz aufzublasen und dahinter halt die Warntäter zu verbergen. Ist das noch Haltung oder ist das schon Stock im Arsch? Der Stock guckt oben schon wieder raus. Man kann an dem Stock auch festhalten. Ja. Um dieses Thema geht es hier auch beim Roland Tichy, der jetzt hier wohl mit TV Berlin auch so ein Format hat, wo er Leute einlädt und mit denen redet. Und das ist hier dieses Mal mit der Bettina Röhl an der Stelle. Ja, du kannst ganz gute Aussagen, ne? Kommt wieder, gibt ja schon Verschwörungstheorien, dass ich hier bezahlt werde, um ihr Buch zu bewerben. Dem ist leider nicht so, aber ich bewerbe es trotzdem gerne. Da geht es nämlich auch hier in dem Gespräch wieder drum, um das tolle Buch von der Dame. Also dringende Leseempfehlung, die Raff hat euch lieb. Wo sie ja ihre Erlebnisse schildert und auch diese ganzen, also sie ist ja eine von zwei Zwillingen, ist Töchter von der Ulrike Meinhof und sie hat deswegen auch diese ganzen Unterlagen von den Rechtsanwälten von Ulrike Meinhof bekommen, aus denen sie sich da in ihrem Buch größtenteils auch zieht, also das ist wirklich die kompletteste Einsicht, die wir da in die verschiedenen Phasen des Wahnsinns, sage ich jetzt mal, von Frau Meinhof erhalten. Und ich hatte euch ja auch schon diesen Teil vorgelesen, vor 2 Wochen war das, glaube ich, als wir, als mit diesen Demonstrationen da ja losging, wo ja Frau Meinhof sich komplett solidarisiert mit den Attentätern von den Olympischen Spielen in München, die ja auch die Freilassung von Frau Meinhof gefordert haben. Und hier in diesem Video geht es halt auch um linken Antisemitismus und dieser Herr Wolfssohn, der damit dabei ist, der ist auf jeden Fall jemand von den Leuten, der sagt ganz einfach, ich habe das noch nicht komplett angucken können, das ist jetzt auch nur eine Anschau-Empfehlung, ich spiele jetzt nichts draus vor. Und am Anfang sagt er auf jeden Fall, dass dieses Ding mit dem Rechtsextremismus halt problematisch ist. Also zu sagen, das wäre größtenteils von daher. Und ich denke mal, dass er damit darauf anspielt, auf so Sachen wie, also er sagt dann 90% von den Sachen wären ja angeblich von rechts. Aber da sind dann auch wieder ganz viele Dinge wie Propagandadelikte oder sowas da drin. Und dann gibt es ja auch noch das Problem, dass jetzt zum Beispiel die Grauen Wölfe oder so sind ja auch rechts. Ne? Also wenn die irgendwas machen, dann landet das natürlich auch ja nicht ganz so unrecht in diesem Kreis. Aber wenn man das jetzt nur liest und dann liest rechts und dann annimmt, rechts bedeutet halt eben irgendwelche Dieters und Thomas mit Hakenkreuz-Tattoo oder keine Ahnung wie, Totenkopf oder so, Das muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein, ne? Und insofern ergibt sich da vielleicht ein falsches Bild. Und der Herr Wolfsohn sagt auf jeden Fall, dass wenn man die Juden selber fragt, und da gibt es ja auch diese Sache, auf die er da auch irgendwie verweist, so eine, ich glaube aus Frankreich oder so, wo sie das regelmäßig irgendwie abfragen bei den Leuten. Und ja, also wer da die Angriffe macht auf die Leute, ist im Regelfall, also im überwiegenden Teil halt eben aus diesem islamischen Milieu im Moment in Europa. Ja. Ja, der Rest hat ja auch von anderer Stelle ein bisschen Kontra gekriegt. Ich glaube, die jüdische Allgemeine war es oder so, die ihn da angezählt hat dafür, dass er die Leute, dass er die Gegner, die Jüdischen sozusagen nur auf der rechten Seite vermutet oder verortet. Also er hat da schon auch Gegenwind für gekriegt. Ja, was heißt nur? Im Endeffekt tut er es ja nicht nur, aber es ist halt wieder so dieses Glaube Geraderücken, ich ne? nicht, Es ist aber halt ja. nur Kulturkampf, was der Typ macht, ne? Es ist wieder so irgendwie, es passiert was, dann mache ich da mal so ein bisschen Lipservice, ne? Also ich rede mal so ein bisschen in die Kann ich das Richtung ausschlachten oder nicht, ne? und ja, und dann klebe ich aber natürlich das Ding dann halt wieder an die Leute, die ich ja bekämpfen will. Ja. Ja, ich fand das auf jeden Fall auch gut, das Interview. Und sie hatte ja auch noch was von, ich glaube, Kulturmarxismus auch erzählt oder so, dass das damals schon losging und mit Mao und so Okay, weiter. Alles ja, mit ganz Mao, interessant, ja. genau. Sehr interessant auf jeden Das Fall, steht auf jeden Fall was in sie dem Buch erzählt ja hat. auch drin, dass im Endeffekt diese ganze 68er-Truppe den Mao halt total verehrt hat und den Ho Chi Minh Jo. in Vietnam und diese ganzen Dinge, die da gemacht haben mit irgendwelchen Rotgardisten, halt Kulturrevolution, also die Leute alle da mit Gewalt halt gezwungen in so ein kommunistisches System. Dass die das halt mega geil fanden, so, ne? Und die werden irgendwie heute gefeiert, irgendwie auch als emanzipatorische Kräfte oder so, ne? Die ja nur gegen das Unterdrückerregime kämpfen. Und das an dieser Stelle ist halt komplette Verdrehung, ne? Und die steckt in diesen ganzen identitätspolitischen Debatten und so auf jeden Fall drin, weil das steht halt in dieser Ideengeschichte, also zum Beispiel in diesem Buch Critical Race Theory and Introduction. Da beziehen die sich ja explizit auf den Gramsci, ne? Also auf den mit dem Kulturmarxismus halt, der halt gemeint hat, so, wir müssen das irgendwie in die Breite streuen, das müssen alle Aspekte irgendwie von der Kultur, müssen wir das irgendwie reinbringen, damit die Leute sich da irgendwie dann dahin bewegen, wenn es da sonst keine Revolution irgendwie gibt. Ja, mit anderen Worten, dieses ganze Täter-Opfer-Denken und Unterdrücker, Unterdrückte und so weiter, das führt da alles hin. Das führt in diese Konzentrationslager von China und in diese ganze Verfolgung von irgendwelchen Leuten. Und wenn du dir hier den Solzhenitsyn durchliest, mit den ganzen Sachen, wie er dann da irgendwie schildert, was für Leute da dann irgendwie alle als Bauern, irgendwie als Kulaken da irgendwie hinterher galten. Irgendwer, der eine Ziege hat, so hast du mit deiner Familie irgendwie eine Ziege, von der die sich dann irgendwie da ernähren. Oder so, ja, hier, du bist privilegierter Bauer sozusagen, ne? Jetzt vergemeinschafte hier deine Ziege Okay, ist mal das vielleicht oder so. ein Teil von Ja, etwas, was er also enteignet hat vorher oder so? Nicht hier, so wie ein wenn Anteil an einem Bauernhof oder sowas, an einer LPG. und so, ja, das ist toll, das stimmt, klar, aber dasselbe gilt auch für Frauen und das ist auch so ein Ding, worüber Leute nicht gern reden wollen. Was ist mit Maus-Ein-Kind-Politik? Was ist damit? Ja, ist ja genau, eine von den größten Verschiebungen da im Geschlechterverhältnis überhaupt, ne? Einfach von oben mal Ja. eben angeordnet, ne? Du darfst jetzt Deswegen nur werden es ein auch Kind haben weniger. und dann brauchen sie dann halt eben da nur die Männer, damit die halt ranpacken können und so. Aber was ist denn noch Stereotype? Dass Weiß dann nicht, schwangere warum die Frauen diese. verfolgt werden und die Zwangsabtreibungen passieren, so. Ja, oder wie sie da geschrieben haben über die Uiguren, dass sie jetzt nicht mehr länger Baby-Making-Machines sind, ne? Das war ja dieses Propagandastück da irgendwie, wo sie sich bei den Amerikanern mit einschleimen wollten. Ja. Und hier haben wir jetzt Jawohl. den WDR, der uns aufklärt. auch wenn das natürlich beeindruckend ist, dieser Aufstieg dieser Nation, und zwar schon seit Jahrzehnten schwarz auf weiß festgeschrieben, dieses Buch vom Staatsgründer persönlich. Der große Vorsitzende Mao sagte schon 1956, im Jahre 2001 wird China zu einem mächtigen sozialistischen Industrieland geworden sein. So muss es kommen. Er hat Deutsch Mao gesprochen. Hatte echten Weitblick. Wo westliche Firmen nur von Quartalsbericht bis Jahresabschluss planen, wurde China mit jahrzehntelanger Strategie größte Volkswirtschaft der Welt. Das ist auch wenn das natürlich beeindruckend ist. Naja, da wurde eine große Volkswirtschaft, nachdem die Amerikaner den weltweiten Marktzugang garantiert haben. Nixon, ne? Also wissen sie nicht, aber ich weiß nicht, ob die junge Dame das nicht weiß, aber wir hatten bis 1990 bei uns auch diese 5-Jahres-Pläne und so, hat aber irgendwie nicht die hatten so noch Weitblick. Die hatten ich glaub, echt die wollten Weitblick. Nur ein paar Leute triggern oder nicht so. Die haben nicht nur, von Banane bis... Hey Leute, es ist noch viel einfacher. Wenn Mao so einen fetten Weitblick hatte, warum ist jetzt seine Politik abgewählt und verändert worden in irgendeiner Weise. Wenn irgendwie, es heißt ja hier, der Jesus Christus, der hat einen Plan und so, ja, warum brauchen wir irgendwelche anderen Regelungen außer der Bibel? Warum ist es so, das dass selbst die Leute, die der Bibel glauben, trotzdem ja, irgendwas halten? Das ist, weil Gott dann auch zu den Nachfolgern spricht und ihnen sagt, dass sie es ruhig ändern dürfen. Das ist dann, hätte der Mao auch gemacht. Ja, genau, ja, ja. Allein so zu tun, als gäbe es eine Kontinuität von Mao zu dem, was China heute ist. Ja. Ist so, also dafür das, sollte man eigentlich aus der Journalistengilde geworfen und das werden. Und diesem kulturrevolutionären Buch, was ihr da hochhält, ne, wo irgendwelche Black Lives Matter Leute heutzutage, und das war ja auch das Ding von den 13 Fragen, das fällt mir jetzt erst wieder ein, dass die Roig auch irgendwie gemeint hat, so hier die Dingens bringen uns um, hier irgendwie na, die Rechtsradikalen, aber irgendwelche Black Lives Matter oder so, die sind alle in Ordnung. Ne? Also von denen macht keiner irgendwas. Das hat sie wortwörtlich gesagt, dass die ja irgendwie da auf keinen Hass schieben oder irgendwie so war die Formulierung, ich weiß es nicht mehr genau, aber sie hat die quasi komplett freigesprochen von allem Falschen. So. Die machen nichts falsch. Die reden die nicht schlecht gegen wen, die sind vollkommen in Ordnung. Ne? Und ich meine, das ist überhaupt kein Problem, da diese ganzen Zitate zu finden. Wir hatten das hier letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, hier diese Frau Connors oder wie die heißt, da von Black Lives Matter, einer von den Gründerinnen, die mit den vielen Häusern, die da ja auch drauf angesprochen wurde, dass ihr Buch irgendwie so toll wäre wie das kleine Rote von Mao, was hier gerade hochgehalten wurde. Aha. Und die das so unglaublich gut fand, dass Leute das, da diese Parallele ziehen, weil sie das ja scheinbar auch so sieht, dass das so ähnlich ist. Ne? Und also, ne, das Gulag-System hatten die da. Genau wie in der Sowjetunion. Die ganzen Leute alle und diese Heinis, die das alles durchgezogen haben, diese Rotgardisten, die haben sie dann später noch mit der Volksarmee dann wieder klein gemacht und auch in die Gulags gepackt, als sie dann da irgendwie zu stark geworden sind oder so zu gefährlich geworden sind. Diese ganzen Revolutionären, die landen hinterher auch alle im Gulag. Ja, natürlich. Und weißt du, so Maos Ding war halt buchstäblich einfach Cancel Culture. Okay, so die haben einfach irgendwelche Ladendiebe oder kleinere Verbrecher oder politische, ideologische Verbrecher haben sie einfach öffentlich bloßgestellt, sie halt mit so Schildern halt dargestellt gehabt und haben sie halt öffentlich runtergemacht und bloßgemacht und halt, ja, halt einfach Exempel statuiert aus den Leuten. Das ist Primitivismus. Daraus kann man nie irgendetwas Größeres aufbauen, weil du nicht irgendwie die Plattform dafür hast. Ja, du kannst nicht die einzelnen Leute, die dann das ganze tolle China aufbauen sollen, halt einfach hingehen und sie einfach zunichte machen, so wenn sie irgendwie einen Gedanken haben. So, was zum Fick, Alter? Wie kann das sein? So, meine Güte, Alter. Nee. Unter Mao wurden doch irgendwie die meisten Leute umgebracht. Das ist doch so diese politische Ideologie, die halt die meisten Leute auf dem Gewissen hat. So, das sind Hunderte von Millionen von Leuten. 60 waren es, glaube ich, angeblich. Hä? 60 waren es, glaube ich, angeblich. Nee, da Ja, nee, ich bin, also ich meine, 60 Millionen ist schon gut dran, ja, aber so von diesem gesamten Sektor, für dieses gesamte ideologische Ding, ist es doch halt überhaupt. Ja, okay, nicht. Wenn du den Gulag damit reinnimmst oder so, das ist ja, ja, klar, ja, ja. Ja, kann man ja im Prinzip machen, ja. So, die haben ihre eigenen China-Leute, Landsleute, die Leute, für die sie auch so gekämpft haben, die Arbeiter und so, ne, haben sie einfach genommen und sie hungern lassen, weil es heißt, ja, ihr habt die Quote nicht erreicht. Die haben buchstäblich selbst ihr eigenes Land sabotiert, weil es heißt, ja, du musst eigentlich nur so viel Fläche an Land bepachten, aber nicht die Qualität der Arbeit wird gemessen, dann dadurch, weißt du, müssen sie ja härter arbeiten, aber das geht nicht, weil sie alleine so ein fettes Feld machen müssen. Das heißt, was sie machen ist, sie fangen von der Straße an und machen so am Anfang einen ganz guten Graben und machen nur so irgendwo die Hälfte der Strecke oder so 10% der Strecke, den Rest des Landes lassen sie teilweise unbepachtet, ne? So, und dann kommt ein Überprüfer vorbei, schaut sich das an, sagt, ja, du hast deine Fläche bepachtet, passt, ne? So, damit sie irgendwie überleben können. Aber nächsten Winter hatten sie einfach nicht das Land bereit, da, um Sachen zu züchten. Also solche Dinge sind's, ja, die Sowjetunion im Endeffekt gefickt haben. Und dann sagt die mir hier, ja, der Mao, der hat Weitblick, Alter. Fucking Revolver entlang hat der Weitblick, Alter. Fuck off. Ja, und hier haben wir ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel von Audible, dem Hörbuchanbieter Audible, bei dem Abel und ich ja auch große Kunden sind, vor allen Dingen Abel. Und hier lernen wir jetzt Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Toleranz, diese Titel erweitern den Horizont. Was mögen das wohl für Titel sein? Es ist das Buch, ich sehe ja schon den ersten unten, ja. Und weder ist er für Toleranz noch Gesellschaft noch irgendwie Weltoffenheit, sondern ja, und der zweite ist nicht besser, ach du das Scheiße. Ist ein eindringlicher Vogue-Ruf von Alice Hasters. Meine beste Freundin Sascha und ich, ja, wir haben bei Alice Hasters, haben wir bei so Webinars live dabei gesessen, okay? Und das war so fucking lustig. Yeah. Es wurde erlaubt, Fragen zu stellen. Und ich habe dann eine Frage gestellt, weil, wenn es heißt, ja, wir wollen noch die Schwarzen so beschützen und die BIPOCs und so, habe ich die Frage gestellt, würde es nicht Sinn machen, dann so eine Zone zu machen, wo nur BIPOCs leben? So. Und dann heißt es so, ja, wir nehmen die Fragen, die am meisten bewertet werden, ne? Dann wird meine Frage einfach ganz hoch gewertet, weil die anderen so kaum hinterherkommen, ne? So kaum bewertet werden. Und dann ignoriert sie die Frage einfach. Geil. Ja, erweitere deinen Horizont, indem du Fragen ignorierst, die dir deinen Horizont erweitern würden. Das ist sehr gute Erweiterung, ja. Ja, da haben wir Sprache und Sein von Kübra Gümüşay. Also ein Buch mit dieser ganzen Prämisse von den Konstruktivisten und mit diesen zwei großen Fehlschlüssen, die wir ja eigentlich heutzutage haben. Also lest Blank Slate an dieser Stelle. Ne? Also, ja, lest Blank Slate. Weil ja. Einmal hat sie da halt das unbeschriebene Blatt da drin als großen Fehlschluss, ne, dass man da mit den Leuten ja halt machen kann, was man will. Alles nur Fleischpuppen, die man beliebig erziehen kann. Das hat Mao übrigens auch gesagt. Jetzt sind die Leute halt alle falsch da beschrieben und in Zukunft müssen wir sie da halt richtig beschreiben einfach und schon ist alles prima. Aber das zweite Ding sind die edlen Wilden, ne? Das gibt sich ja die Hand, die edlen Wilden, die unberührten Völker, wo die noch nicht korrumpiert sind durch diese schreckliche Moderne und diese furchtbaren Rechtsverständnisse, die ja alle nur auf Macht beruhen und alle nur schlimm sind und Leute klein halten und objektive Sachen und so, das ist ja alles furchtbar, ne? Das kann man ja gar nicht machen, das führt uns ja nur in Konzentrationslager und das geht ja nicht. Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, ist ein Buch, was hier empfohlen wird unter Erweitern den Horizont. Das soll meinen Horizont erweitern. Zu Sprache und Sein, du hast das Beste nicht genannt. Es wird gesprochen von Kübra Gümüşay. Das heißt, das ist Kübra ASMR, ja. Also mit anderen Worten, wenn ich das einschalte und mich vor den Spiegel stelle, dann erscheint sie, oder wie? Ja. Aber ja. Du musst doch dreimal Gümüşay im Spiegel sagen. Musst du dreimal Biggie Smalls oder sagen. Das kann ich aber nicht dreimal richtig aussprechen, von daher. Und das war nichts. Gegen den Hass. Das Kübra Gümüşay? Ja, Caroline Emke, ja, auch nur irgendwelche Annahmen von der Dame. Ja, von der Frau Oget. Da gibt's ja auch. Frauen? Nee, Barack Obama ist auch eine Frau. Was ist das? Es kommt Barack Obama, ja. Und irgendwie. Das ist ein Arztroman. Irgendwie wollen sie da, haben sie da jetzt den alten? Ich habe ja eigentlich gehört, dass da ein neues Buch soll ja eigentlich so ein gutes Buch sein. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe nur in Rezensionen gelesen, das sei kein typisches Politikerbuch, das sei ganz, ganz interessant. Und Obama hat ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen kritische Töne angesprochen, angestoßen, ja auch damals in Berlin, als er da den, da war ja Frau Gümüşay auch anwesend im Raum, als er da gesagt hat, dass es diesen Circular Firing Squad gibt, also quasi ein Erschießungskommando im Kreis aufgestellt, wo sich die Leute dann quasi gegenseitig erschießen. Das wäre halt so das Problem von den progressiven Kräften im Moment und trifft es meines Erachtens nach wirklich ins Schwarze. Ne? Und ja, also da kommen die dann halt eben auch an. Und dann hast du hier ein Buch über Martin Luther King. Das heißt dann The Radical King und ist von Cornel West geschrieben. Und ja, ich meine, das soll dann vielleicht irgendwie das dann rechtfertigen mit dem heutigen Kram, mit Grievance-Zeug und so, was er damals gemeint hat. Und ja, radikal sagen sie wahrscheinlich, das ist nur die Wurzel oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Cornel West hatte ich auch schon mal erzählt, habe ich auch schon mal getroffen im Real Life. Der war mal in Hannover, hat da einen Vortrag gehalten. How to be an Anti-Racist von Candy. Warte, ist Cornel West so der Bootleg von Kanye West? Nee, aber ich glaube. Nee, Schabsatz von Mao. Bruder, das noch. Nee, das ist der Cornel, der macht die Hühnchenteile. Ah. Ja, Candy sagt auch lauter hanebüchenes Zeug. Dann haben wir hier diesen Adulani, den ich furchtbar arrogant finde, den ich kaum zu ertragen von dem Typen. Immer wenn ich den irgendwo sehe bei irgendwelchen Sachen, denke ich mir so, wow, was für ein unsympathischer Typ. Kein Plan, also und die Hayali. Heimatland, das ist geil. Ich habe Angst davor, das tut weh. Golden wie Blut sagt mir noch nichts, aber klingt nicht gerade versöhnlich, sagen wir es mal so. Doch, das ist das Blut der Freundschaft. Ja, wahrscheinlich, ja. Blut und Boden, ne? Hey. Brüder, sagt mir auch nichts. Nein, das ist nicht nett von dir. Plus 57. Keine Ahnung. Ja, Fahrenheit wär auch gut drauf zu haben. I hate you give. Ja, das sind auf jeden Fall die Empfehlungen, die wir hier bekommen. Fahrenheit 451 ist das einzige Buch, was neben Blank Slate stehen sollte. Und das sind die einzigen zwei Bücher, die existieren. Alles andere sind Zeitschriften. Ich denke, Hörbücher müssen endlich erwachsen werden. Hörbücher sollten nicht mehr nur Unterhaltung sein oder Wissen. Ja. Hörbücher können so viel mehr sein. Weißt du was, Mars? Du hast absolut recht. Ich stimme dir komplett zu. Schreib dein eigenes Buch. Hörbuchhörer müssen nicht eure Kunden sein, Hörbuchhörer sind over. Hörbücher sind übrigens diskriminierend gegen Leute, die nicht hören können. Sollten aber dringend diverser werden. Ja, auf jeden Fall, dieses Ganze läuft unter dem Banner Weltoffenheit. Und hier steht Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Toleranz, diese Titel erweitern den Horizont. Also Frau Gümüşay mit ihrem Kopftuch steht für vieles, aber ganz sicher nicht für Weltoffenheit, denn diese ganzen Gesellschaften, wo das verpflichtend ist, sind nicht weltoffen, die sind geschlossen bis zum geht nicht mehr. Nicht für Gleichberechtigung, weil da herrscht Geschlechtertrennung in irgendwelchen konservativen Moscheen und so. Ja, Weltoffenheit, und heißt das ein Buch wie warum ich nicht mehr mit Leuten über weiß ich, wenn ich was rede? Ja. Das ist ja total offen, super. Und Toleranz, Toleranz, dass diese Leute hier von uns erwarten, dass wir ihre Dinge einfach als gegeben hinnehmen und uns danach dann handeln. Das ist dann Toleranz, oder wie? Also, das ist schwer zu tolerieren, das ist auch nach Karl Popper schon, da hört es hier eher auf bei solchen Sachen hier. Von den Leuten hier, die Leute nämlich einreden, dass sie mit niemandem reden sollen oder so. Ne, das ist nämlich genau das, was Karl Popper in seinem Toleranzparadox geschrieben hat, dass man diese Sachen nicht tolerieren soll. Wenn die Leute ihren Anhängern einreden, dass man nicht reden sollte. Das ist das, was er da geschrieben hat. Also ich, Ich habe noch nie verstanden, warum Leute so irgendwie, weißt du, so gezwungenermaßen Paradoxe irgendwie als Maxime verwenden. So, das Paradox zeigt doch ganz klar, dass man da irgendwo eine Grenze hat, die man einhalten sollte und eben nicht so ausrasten, weißt du? So, aber dann heißt es so, hey, das ist ein Widerspruch. Ich mag Widersprüche, jetzt mache ich das mal. So, sei der Widerspruch. So. Ja, apropos Widerspruch, das gibt's jetzt aber auch bei Audible endlich mal. Das hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt gibt's auch das Buch von Judith bei Audible. Also lest nicht den Müll, den wir euch gerade gezeigt haben, sondern lest lieber das. Schade, dass die von mir eingesprochen wurde. Ja. Und apropos Judith, dieses hier ist ein Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung von ihr, aus dieser Woche. Und da geht es nochmal um das Gendern, was sie auch in ihrem Buch behandelt. Und da hat sie das hier auch nochmal dargelegt, was da ihre Kritikpunkte sind an dem Gendern, also wo das halt eben fehlgeht, also eigentlich in sämtlichen Dingen. Steuerinzahler, das hat die Baerbock gesagt, ne? Ja, nee, oder war das, ja. Doch, habe ich gesehen, das heißt die Baerbock. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Anne Will gewesen oder so. Ja, sie hat die höchste Trefferquote momentan, die Baerbock. Und so mit WLAN. Ah, es war wahrscheinlich bei Anne Will von der Baerbock. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja, egal. Aber auf jeden Fall, bookmarkt euch das bitte. Und jedem, der euch da was vom Pferd erzählen will, dem könnt ihr das hier auf jeden Fall geben. Da ist es kurz und knackig nochmal abgehandelt. Die wichtigsten Punkte, die dagegen sprechen. Und ja, weswegen das halt alles komplett fehlläuft. Und aus meiner Sicht halt ganz wichtig nochmal, das so nochmal griffbereit zu haben. Also dringende Empfehlung. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann hier das Fräulein Hündenstrahl, was uns aufklärt und schreibt, laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP sind 65% der Befragten gegen die gendergerechte Sprache. Erstens, warum befragt man Menschen zu so etwas Selbstverständlichem? Zweitens, wie Dr. kann man... Phil. Dr. Phil. Ich will doch auch ohne die Menschen entscheiden, meine Güte. Zu dumm, um die Demokratie in ihren Grundprinzipien zu verstehen. Nee, die ist so intelligent, die kann zwei Gedanken von unterschiedlichen Richtungen gleichzeitig denken. Ne? Zweitens, wie kann man die Ausgrenzung von benachteiligten Menschen derart befürworten? Fragezeichen. Alle Frauen sind benachteiligt. Wisst ihr Bescheid? Ja klar, und in allen Bereichen der Gesellschaft hat die von den Grünen noch gesagt. Ja. Tja, so ist das, Fräulein Hündenstrahl. Hündenstrahl? Achso. Lady Bitstray? Ja. Fräulein Hündenstrahl. Guck dir doch mal bitte die Frisur an. Ich nehme keine Tweets von jemandem ernst, der so eine Frisur hat. Punkt, Ende, aus. Da bin ich total mit Vorurteilen behaftet und allem. Brauchst du mir nichts zu erzählen. Keine Ahnung, das ist ganz schön wieder geworden. Du. Sie sieht ein bisschen außerirdisch aus, auf jeden Fall. Irgendwie. Und so spricht sie auch, weil das ist irgendwie sind so Gedanken, die ich von jemandem erwarte, der mit dem Menschlichen nicht so richtig vertraut ist. Warum befragt man Menschen? Sie fragt ja, warum befragt man Menschen? Also, ich meine... Ne? Genau, das geht doch gar nichts an, eigentlich. Warum befragt der Erdlinge zu so etwas Selbstverständlichem? Genau. Die Menschen wollen es doch gut haben. Die Gender-Regeln haben die letzten 3 Lichtjahre auf Alpha Centauri zur Einsicht ausgelegen. Was beschwert ihr euch? Ja. Genau, so ist es wahrscheinlich, ja. Und jetzt mittlerweile hat uns als Hündenstrahl erreicht. Das hat ja auch geschrieben, es wären halt noch so und so viele Leute dagegen, aber die werden sich schon damit abfinden. Und was das ist eine ganz widerliche Art und Weise, finde. Vor allem, Also benachteiligte Menschen. Die Leute entscheiden ideologisch, ob sie jetzt exklusiv oder inklusiv mit ihren Pronomen umgehen wollen. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne als Frau angesprochen werden, dann ist es für mich selbst vom Vorteil, mich nicht aus Situationen auszugrenzen, indem ich nicht exklusiv darauf bestehe, Frau genannt zu werden. Ich würde dann sagen, hey, yo, kannst mich nennen, wie du willst, so Frau oder Mann. Ich bevorzuge Frau so als Vorliebe, weißt du, so in diesem Beispiel. Benachteiligung. So, es ist keine Benachteiligung, wenn du etwas nicht willst oder wenn du was nicht, weißt du, so können möchtest. Es wäre eine Benachteiligung, wenn du keine Möglichkeit hättest, dich kundzutun. So, und das hast du ja offensichtlich. Also da. Eine andere Position, eine andere Handlung bedeutet Diskriminierung. Ja, geil. Was ist das für ein Leben, Mann? Deine Existenz ist schon Diskriminierung, Denise. Meine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Ja. Das ist ein Filmbericht von Mandat, die haben sich den angeguckt. Und ist natürlich, das wird ja auch gespoilert. Das ist ein Film, der nennt sich Antifeminist. Und er handelt von einer jungen Frau, die ist wohl Bloggerin in Ungarn. Und die bloggt ganz kräftig feministisch. Und jemand hat so einen Traum. So einen Traum, dass ihr irgendwas falsch gemacht hat. Und dass dann die ganzen Feministinnen und Feministen, ja, sie beschuldigen, eben jetzt rechts zu sein oder irgendwie auszuscheren und eben keine Feministin mehr zu sein, Antifeministin zu sein. Und wird sich dann erstmal richtig klar, was er da gemacht hat die ganze Zeit für ein radikales Zeug und so weiter. Also die Beschreibung ist ganz interessant, finde ich. Und ja, so würde ich mal sagen, kann man das lassen. Wie der Film dann ausgeht, weiß ich auch nicht. Und wer dann vielleicht auch ein bisschen zu viel gespoilert oder so. Ist aber wohl auch nur ein Kurzfilm. Ne? Aber fand ich nicht uninteressant. Und die, wie gesagt, die loben den auch. Fand ich auch gut. Ja, wir hatten ja letztens schon die Frauenquote im holländischen Amateurfußball. Mir war das nicht bekannt, aber in Deutschland ist das offensichtlich für den Profifußball auch geplant, schon ab 2024. Vielleicht ist es auch eine Ente, das ist ja auch eine komische Zeitung hier gewesen, aber ich halte das eben auch für durchaus möglich, dass sie das versuchen oder anstreben. Und dann eben auch vor allen Dingen von so Frauen angestrebt, die gar nicht mehr im Fußball aktiv sind und so. Also das Übliche, also wir uns einfach nur kaputt machen. Oder? Also Bundesliga mit 30% genau. Pflichtfrauenanteil. Ja. Na, viel Spaß. Jo. Ich glaube, also ich finde es immer gut, wenn die an den Fußball gehen, weil ich hoffe ja immer noch, dass der Fußball so eine von den heiligen Institutionen ist, wo dann Schluss ist für die Menschen da draußen, die bisher nicht gerafft haben, wie völlig gaga diese Leute sind. Das machen die Leute nicht mit, glaube ich auch nicht. Also da ist das natürlich ein Test, jetzt wird man sehen, ne? Aber mit ein bisschen Shaming oder so werden sie dann nicht mehr davon kommen, ne? Wie bei den Gamern, denke ich mal. Da wird es dann schon ein bisschen intensiver. Aber wenn das wirklich geplant ist und die das jetzt schon irgendwie festsuchen oder so, dann müsste doch aber auch längst sehen, müssen die Leute doch auf Barrikaden gehen. Oder reagieren immer erst, wenn es soweit ist. Ne? Da laufen dann plötzlich 30% Frauen auf dem Platz in der Saison und dann geht das Geschrei los. So. Der Fußball muss erwachsen werden. Fußballkanten. Ich meine, wir können nochmal drüber nachdenken. Brauchen wir diesen Ball überhaupt? Können die Leute nicht miteinander reden während der 90 Minuten über ihre Privilegien? Diese 13 Fragensendung war doch schon sehr gut. Wenn man das dann mit einem großen Viereck macht, 11 mal 11 praktisch. Ja, Sarkasterball war, glaube ich, auch ein guter Erfolg. So eine Art. Ja. Gott, ja. Echt, ihr wollt es brennen. Manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Ja, steht irgendwie mit bei, dass diese eine Schiedsrichterin hier steht, Ex-Schiedsrichterin, ich wusste gar nicht, dass sie schon wieder weg ist oder keine Ahnung, warum die jetzt im Ruhestand ist. Ich kann mich noch irgendwie erinnern, dass vor 2-3 Jahren da irgendwie das so ein großes Ding war, dass sie irgendwie das erste Spiel da irgendwie gepfiffen hat. Das glaube ich noch nicht so lange her. Ja, erste Liga machen die, glaube ich, nur bis 35 oder so. Ich habe jetzt auch noch nicht so richtig verstanden. Bist du sicher? Weil ich glaube, irgendwie dieser Kaiserslautern Dentist, wie der da irgendwie mal hieß in einem englischen Kommentar von einem Spiel, was ich mir angesehen hatte, der war, glaube ich, auch schon über 40 oder so. Sie ist aus eigenen Stücken zurückgetreten und hat gesagt, dass sie durch die Corona-Pandemie etc. andere Lebensinhalte und so weiter. Ja, gut, das ist aber wegen dem Hass und so. Aber parallel dann, also ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wo sie diese Quote dann haben wollen. Bei den Spielern, bei den Schiedsrichtern? Ja, natürlich, bei den Spielern. Okay. Was denn sonst? Das ist das Einzige, was zählt. Naja, wenn diese Schiedsrichterin das meint, dann könnt ihr auch vielleicht meinen, bei den Schiedsrichterin-Quote haben sie, glaube ich, sogar schon. Okay. Ich glaube sogar schon. Ob sie die erfüllt kriegen jedes Mal, das weiß ich nicht. Ne? So viel gibt's ja gut, aber der Chat hier, der Salaratus, sagt gerade, es sind halt wirklich nur 7 Frauen, die diese Initiative da vertreten, weil wir einfach mal hoffen, dass die weggelächelt werden. Ja, 9 stand jetzt hier, aber... Es sind schon wieder 2 mehr geworden. Ne? Ach so. Also das hier sind, ja, so ungefähr, aber dass sie das dann auch noch nicht durchhaben, sozusagen. Beim DFB dann wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, da wird schon wieder das versammelte mediale Establishment. Werden die dann einfach, guck mal, ich meine, du kannst doch dann auch einfach Spielern, die vielleicht ihren Vertrag verlieren können oder so, legst du dann einfach nahe, als ein Coming-out zu haben. Und dann spielt bei dir halt Ronaldo. Cristiano Ronaldo oder Miroslavi, ja. Kloso, keine Ahnung. Darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen. Das ist irgendwie dann auch sehr. Ich bin ja dafür, dass wir alle Positionen bis auf Mittelfeld streichen, damit es nicht mehr so extrem ist. Und körperlos vielleicht auch, dass man einfach Körperkontakt verbietet beim Fußball, damit es nicht mehr so toxisch männlich dieser Kampf ist. Weißt ja, du? Und ein Torwart braucht man eigentlich auch schon mal alleine nicht, weil erstmal... Brauchst du überhaupt ein Tor, Chris? Denk doch mal ja, groß, Tor denk nicht muss so man klein. Einfach, das Tor kannst du ja dann verschieben, beliebig. Das ja, stimmt, die Pfosten könnten beweglich. Da macht man so Rollen drunter, dass man die Pfosten einzeln verschieben kann. Aber das Wichtigste ist, dass wir keinen Torwart haben, weil überleg mal, erstmal, der Mann ist privilegiert, er darf seine Hände benutzen. So, ne? Das ist schon mal alleine, ne? Das geht da schon mal mit rein. Und dann, also der Ball lag ja, schon. Man sagt ja auch manchmal Tormann. Ne? Das ist ja auch total zurückgeblieben. Und der Ball lag schon immer im Netz. So. Was soll man da noch jemanden dazwischen bringen, der dann irgendwie so tut oder versucht, das Unausweichliche da irgendwie zu vermeiden? So. Das ist, der Ball gehört zum Netz. Also da gibt es überhaupt keinen. Ne, also. Ja. Was man da wirklich verbieten könnte, wäre ein Kopfbälle, ne? So ähnlich wie mit dem Rugby in England. Der Ball war schon immer auf dem Rasen. Ja, aber wir hatten ja schon die Geschichten, dass die in Amerika irgendwie die Kinder keinen Fußball spielen dürfen, weil die Leute Angst vor den Kopfbällen haben. Hm. Fußball? Nee, wir hatten eigentlich eher das Ding, dass die Leute keinen Football mehr spielen sollen, sondern stattdessen Fußball wegen den Kopfverletzungen. Ach so. Ja, aber es gab auch irgendwie dann Berichte darüber, dass das Kopfbälle, das hat also Fußball ist auch nicht ungefährlich. Das war aber, glaube ich, nicht aus Amerika. Wie viel hattest du denn schon eigentlich so? Was denn? Fußball. Die Boxer sowas? Was? Gehirn? Was? Oh, Gehirn. Was für Gehirn? Was ist das? Ball ist Ball. Oh ja, der Adservo sagt im Chat, dass die Linien am Boden, dass die für Grenzen stehen, dass die auch weg müssen. Das finde ich ja, einen ganz wichtigen Beitrag. Da können die Zuschauer endlich mitspielen. Wie bei Blood Bowl. Ja, hier hat einer versucht zu analysieren, warum im Osten die Männer so im Überschuss sind. Ja, natürlich, weil die Frauen abgehauen sind. Das ist ja irgendwie auch eine Binse sozusagen. Aber warum sind die Männer nicht abgehauen? Und ja, ist das offensichtlich eine Mentalitätsfrage, so analysiert er das eben, dass die Männer sozusagen da bleiben und warten, dass sie irgendwie ja sich was aufbauen können oder versuchen das auch irgendwie zwischen, also was da machbar ist, versuchen sie dann eben auch was aufzubauen oder so, ist aber eben nicht so einfach und ja, die Frauen gucken dann, ob sie irgendwie einen finden, der was aufgebaut kriegt und wenn nicht, dann hauen sie eben ab, ne? Also die weibliche Hypergamie greift da, glaube ich, schon ja, ziemlich. Wobei er das natürlich alles durch. Nicht sagt. Ne? Also das wäre ja, auch meine Analyse schlimm. Davon. Aber bei ihm, da geht das zurück auf sozusagen, ja, die Männer sind halt kaputt. Ne? Also die kommen halt nicht klar. Die haben halt schlechtere Abschlüsse und so, weil sie das alles nicht hinkriegen. Und deswegen sind sie halt auch nicht überall dann zu Hause, so wie die Frauen, die da besser dann irgendwie wegkommen. Und er meint dann halt eben auch so, dass die Frauen finden überall Anschluss, so. Das liegt dann irgendwie daran, ja, keine Genau. Ahnung, dass sie selber so toll sind, dann wahrscheinlich in seinen Augen oder Wir so. sind so offen Und und so nicht nett und so weiter, halt ne? daran, Mich juckt ja, das macht er ja dass man nicht. als Frau halt auch mit komplett Passivität und allem durchkommt, so, ne? Und immer noch ein normales, erfülltes Leben führen kann, was für Männer halt eben nicht geht, so, ne? Wenn die da nichts darstellen und da keine Industriejobs und so, was sie irgendwie gelernt haben, da mehr sind oder so. Und wenn sie nicht irgendwie anderen Leuten nur noch einen Arsch abputzen können oder irgendwas oder als Verkäufer arbeiten oder so ein Dienstleistungsgewerbe, ja, dann ist da halt nichts so, ne? Und aber der ganze Artikel ist halt quasi nur so, ja, es sind diese überkommenen Rollenmuster und so nach dem Motto, ja, hier Männer, dann seht mal zu, ne? Das ist halt das Ding. Und du wirst, wenn du solche sozialen Unterschiede hast am Geschlecht, und bei Frauen, da wäre das wieder so strukturell, ne, das ganze System muss von Füßen, ne, auf die Hände gestellt werden und so Ja, in dem Fall ist weiter. die Struktur tatsächlich greifbar. Ne? Die Leute kriegen da keine vernünftigen Jobs. Das mit dem Aufbauen ist eben auch schwierig. Ja, dann hauen die Frauen ab und das ist dann die Struktur. Peng. Ne? Deswegen klappt es da nicht, sozusagen. Nee, ist ja nicht die Struktur, es sind die schlechten Männer, die mal Ja, das besser sagt werden er. sollen, ja. Aber ja, das sagt er. Ja, gut. So ist das mit den Analysen eben vielfach. Ne? Das wird dann eben schnell auf die Männer geschoben. Ja, dass wir das auch gerade rücken können. Ja, Männer geschoben, genau, auf die Männer Okay. geschoben. Ja. Hier haben wir. Was ist Achso, es? ja, genau, du hast nicht auf die. Ich suche als die Überschrift. Wenn du ein Stück runter scrollst, hast du die Was ihr aus Gründen heutzutage nicht echt tut, wegen Internet. üble, echt üble Überschrift schon mal. Ach Warum wir weniger Männer in der Informatik brauchen. ja. Also. Viel Glück, viel Erfolg. Vor allen Dingen, ey, du brauchst Wünsche ich euch viel jeden Mann und jede Erfolg. Frau wahrscheinlich irgendwie. Also. Es ist alles ganz schlimm in der Informatik. Boah, Mädchen werden schon als Kinder nicht ermutigt, sich Computern zu nähern nee, kein bisschen. oder Null von. Lego-Roboter zu Ziemlich bauen allen. oder all die Sachen. Ja? Oder der Irrglaube, dass Mädchen in Mathe nicht so gut sind wie Jungs. Und so weiter und so fort. Und dann kann man aber, wenn man ganz toll ist, kann man das trotzdem überwinden. Und dann kommt man in dieses schreckliche System der IT-Wirtschaft. Und es gibt vier Questen, die sie gemacht haben, um herauszufinden, was derzeit schief läuft. Und wenn du die alle durchlaufen hast, kriegst du einen Levelaufstieg. Voll lustig. Quest 1. Die unsichtbare Ermutigung oder in Klammerung Entermutigung. Wir lieben Informatik, aber von Anfang an bemerkten wir, dass andere an unseren Fähigkeiten zweifelten. Wir halten uns nicht für Einzelfälle. Wir glauben vielmehr, dass dies ein Grund dafür ist, dass sich so viele Frauen auch nach erfolgreichem Studium vom Fach abwenden. Das liegt daran, dass wir in einem Bereich studieren und arbeiten möchten, in dem wir uns gut fühlen. Und wir fühlen uns in etwas gut, wenn wir Oh. ermutigendes Feedback erhalten. Oh, ja. Ja, aber Fühlen die weißt Kollegen sich du, dann auch gut? Das könnte man ja auch mal fragen. Software funktioniert halt oder sie funktioniert halt nicht so, wie man das möchte. Das hat nichts damit zu tun, wie nett ich dich finde Kannst oder du auch ob ich dich schreiben, für wenn du einen die guten Scheiße Menschen halte oder ob ich glaube, dass du ein talentierter Programmierer bist. Am Ende entscheidet, ob die Anwendung das macht, was die Anwendung machen Und soll. Software ist doch übrigens buchstäblich deterministisch und binär. Okay. Und dann heißt es ja, aber Quantencomputer, also die sind auch deterministisch. Nur weil sie quantenmechanisch funktionieren, heißt es nicht, dass sie nicht auch ganz klar sich unterteilen lassen und vorhersagen lassen. Aber OPEX, beantworte mir nur eine Frage. Ah, Ist ja, aber die ich. Katze tot oder nicht? Die Katze ist im Computer. Und sie kriegt genug Luft und hört ihre Lieblingsmusik. Stellen Sie sich vor, Sie sind von Männern umgeben, die normalerweise mit Frauen interagieren, indem sie ihnen die mysteriöse Welt der Technologie erklären. Oder von Männern, die dich ignorieren, was eine Möglichkeit sein könnte, ihre postmoderne Gleichgültigkeit gegenüber dem Geschlecht zu beweisen. Oder weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich mit Gleichaltrigen anfreunden sollen. Oder von Männern, die den starken Drang verspüren, dir zu sagen, dass sie in ihrer Hausaufgabengruppe einmal ein richtig blödes Mädchen hatten. Du aber bist anders. Für uns bedeutet dies, uns ständig auf unser Geschlecht aufmerksam zu machen. Ständig damit beschäftigt zu sein, was Fehlen von Anerkennung zu verarbeiten, immer zu viel darüber nachzudenken, was wir sagen wollten, um nicht dumm zu klingen oder riskieren, von einem Jäger nach manipulierenden Gelegenheiten korrigiert zu werden. Einfach nichts Dummes sagen, dann klingt man auch nicht dumm. Und nicht so viel jedenfalls. Leute, ihr seid in der Uni, Mädels. Ihr seid in euren 20ern und ihr wundert euch, dass Interaktionen teilweise irgendwie aufs Geschlecht. Ja, ich muss jetzt seid mal hier. Seid ihr doof? Ich muss jetzt mal meine Lift-Experience hier so ein bisschen ausbreiten als ITler. Ne? Ja, bitte. Also, es gibt halt Leute, die sind Klugscheißer. Und es gibt in der IT halt irgendwelche Leute, es gibt unterschiedliche Mentalitäten. Es gibt Leute, die wollen immer nur dasselbe machen, so, die haben irgendwann mal eine Programmiersprache gelernt, die wollen dann nichts mehr Neues, die wollen das alles so haben, wie sie es haben wollen, bla bla bla, hier und da. Dann gibt es irgendwelche Leute, die wollen immer das Neueste machen, immer das Beste machen, irgendwie sich in alles immer die neuesten Krempel sich reinarbeiten, reinfuchsen und so. Und dann hast du irgendwelche Leute, die machen alles nach Vorschrift so, dann hast du irgendwelche Leute, die sind da offener und so weiter. Und bei den Frauen hast du halt eben überrepräsentiert erstmal Osteuropäerinnen und dann hast du natürlich überrepräsentiert Leute mit irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, nicht so, also irgendwie Autismus auf dem Spektrum halt, ne? Und die hast du bei den Männern natürlich auch, aber bei den Frauen fällt es halt eben so wirklich auf. Weil das ist halt so, das normale Frauengehirn begeistert sich für solche Dinge nun mal nicht. Das mag ja sein, dass sie das trotzdem vielleicht irgendwie können oder so, aber dieses ganze Gelaber immer von wegen, das will nur die da keiner haben oder so und wir wollen dann irgendwie nicht dumm sein oder so und irgendwelche Leute sind frech zu uns. Es gibt halt nun mal diese Leute, die anderen ständig irgendwie vor den Kopf stoßen da und irgendwie den irgendwie mal einen drauf nochmal setzen wollen. Irgendwelche Klugscheißer. Gibt's halt gibt es halt so irgendwelche pedantischen Leute, irgendwelche schlechter arbeiten, wenn Frauen da sind und umgekehrt irgendwie, dass das irgendwie auch eine Auswirkung hat. Manche lassen sich eben von ihren Hormonen. Ja, ich glaube, das hat mit Geschlecht so ziemlich überhaupt nichts zu tun. Das ist nur immer wieder so, dass die dann wieder meinen, dass sie nur so behandelt werden, weil sie Frauen sind. In Wahrheit sind das einfach bestimmte Leute, die diese IT-Branche halt auch anzieht, die halt so pedantisch sind und alles immer ganz genau machen wollen und so und anderen Leuten dann immer einen vom Pferd erzählen wollen, irgendwie so, was sie da irgendwie ihre Lösungen der Weisheit letzter Schluss sind. Und ja, halt nee, das würde ich so nicht machen. Anderes, ja, genau. Ja, so, solche Mentalitäten halt. Ne? Und die hast du als Mann genauso. Das habe ich auch schon zigmal gehabt, dass ich da irgendwie verzweifelt bin an irgendwelchen Leuten, die dann da immer den Larry raushängen lassen, aber dann auch selber halt nicht liefern. Ne? Das kommt dann natürlich meistens auch nochmal dazu bei diesen Leuten. Du meinst Leuten. Also im Endeffekt, warum wir weniger Informatiker in der Informatik brauchen, wäre die richtige Frage. Nein, das ist, da muss man halt mit klarkommen. Das ja, ist natürlich. Halt so. Das ist halt ein technischer Bereich irgendwie, das zieht halt solche Leute an. Das sind nicht die einzigen da und man braucht die auch irgendwo, ne? Die Heinis, die sich da so richtig reinarbeiten in irgendwelche Sachen und die Leute, die konservativer sind, die Leute, die offener sind, man braucht die Leute halt alle, ja. Die haben alle ihre Stärken und Schwächen und so, aber das ist halt bei diesen Leuten da wieder, die sich die ganze Zeit dann nur auf ihren Krempel irgendwie reduzieren und immer nur ihr eigenes Zeug sehen, die dann wieder meinen so, ja, das ist alles nur, weil ich eine Frau bin und bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja. Also, und ich habe das auch schon gehabt mit einer Kollegin, die irgendwie fest davon überzeugt war, dass irgendeiner von den Leuten die Infrastruktur da irgendwie, also mit einer Programmiererin, die meinte, dass die Leute, die halt die Server aufsetzen und so, sie halt blöd finden, weil sie eine Frau ist. Und im Endeffekt war der Typ aber zu allen Leuten doof. Ich bin mit dem auch zigmal irgendwie aneinander gerasselt, mit genau demselben Typen, der mir auch irgendwelche Sachen da irgendwie gemeint hat, die ich irgendwie angeblich falsch machen würde, obwohl das im Endeffekt sein Fehler war. Und als ich ihn dann beweisen konnte, hat er sich auch nicht bei mir entschuldigt, Arschgeige. Solche Leute gibt es halt nur mal. Also willst du mir sagen, dass Menschen nicht, also real existierende Menschen, die es da draußen gibt, habe ich mal gehört, okay, so, dass die nicht eindimensionale Karikaturen sind? So, willst du mir das sagen? Willst du mir sagen, dass es ein bisschen komplexer ist? Ja. Ja, das auch. Und ich hab ja gerade schon gesagt, also in solchen Abteilungen hast du dann hoffentlich trotzdem 95% Männer oder so. Und es ist natürlich ein bisschen doof, das ist für Männer, aber auch. Nein, seien wir ehrlich, der Grund, warum überhaupt IT herausgegriffen wird, ist, weil das ein männerdominierter Bereich ist, beziehungsweise Feministen den so betrachten. Und dann heißt es, ja, den müssen wir jetzt aufbrechen. Und deswegen irritieren wir die Leute da, weißt du? So, aber ich würde sagen. Wenn weniger Frauen in Kindergärten bräuchten oder so. Ich will meine Kollegen bei der Arbeit nicht enttäuschen und erst recht nicht irgendwie Frauen, die ich vielleicht mag. Deswegen, wenn ich merke, dass sie mir und dass sie so diese Bedenken hat von, ja, hier, so Männer schauen auf mich herab, ne? So, dann wäre es doch dämlich von mir, ihr das nicht zu geben. Weißt du, ich meine, so, dann schaue ich halt mit Absicht auf sie herab. Ja, wenn ich das nicht tue, dann enttäusche ich sie und das will ich nicht. Weißt du, so, also ich will ihr ja gefallen, weißt du so. Ja, und dann wurde ja auch im Chat gerade gesprochen über Studium und so Zeug. Also, laut meiner Erfahrung, und das ist jetzt vielleicht. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der es nicht studiert hat. Und es gibt ganz viele Leute in diesem Bereich, die es nicht studiert haben. Und ich aus hab meiner studiert. Sicht sind das dann vielleicht auch eher die Leute, die ja sich nicht mit so einem Krempel da irgendwie rumschlagen, was halt eben irgendwie die Rolle von Frauen in was weiß ich nicht was ist und so ein Zeug. Weil das ist halt eben in dieser IT-Branche mit den Frauen dann da halt auch häufig so, dass die dann teilweise halt auch gar nichts machen wirklich mit IT selber, sondern dann auch wieder nur irgendwie Projektleiter sind oder, ja, was heißt nur, also sie sind halt nicht direkt an der Umsetzung dran, sondern sie labern dann halt auch lieber mit dem Kunden, wie es gemacht werden soll und ja, oder planen irgendwelche Sachen oder so. Ja, ich habe von anderen Kollegen gehört, die meinten, die mal Frauen machen in den Dokumentationen des Projekts oder so. Ja, okay, ohne Schmarrn. Also ich habe schon eine Wirtschaftsinformatikerin, die das an der Uni studiert hat, kennengelernt, wo ich dann auch mit ihr über Programmierung und so Zeug reden wollte. Ja, das hatten wir auch irgendwann mal. Das ist dann so. Ich mir auch denke, okay, und du bist jetzt Informatikerin, ja, was macht ihr denn da? Ja, hier unter Prozesse planen und da ein Ablauf und hier ein Ablauf und dies, das, jenes und so. Ne? Also das sind halt schon unterschiedliche Dinge dann irgendwie und diese Leute, die studiert haben, sind nicht unbedingt so gut, unbedingt. Also jemand, der irgendwie, keine Ahnung, in einer Firma mit Linux-Kram irgendwie gewesen ist und da eine Fachinformatiker duale Ausbildung gemacht hat mit einem Realschulabschluss, kann da teilweise super Systeme irgendwie hochziehen, wo ich keinen von der Uni verbrauche. Ne? Aber Computerlinguistiker, die an der Uni studieren, brauchst du, oder? Bitte sag ja. Nein, das ist die allerletzte. Weil der Artikel sonst 2 Wochen dauert. Quest 2, George und die Regeln der Anerkennung. In unserem Jahrgang gab es einen besonders auffälligen Jungen, nennen wir ihn George. George saß normalerweise in der ersten Reihe, umgeben von Gleichaltrigen und sprach immer mit ihnen während des Unterrichts in Zimmerlautstärke. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie irritierend das war. Jetzt, außer uns, bemerkten wir, dass niemand anderes dieses nervige Verhalten ausrief. Ja, ich habe es mir maschinenübersetzt, dieses beanstandete, besonders nicht die Lehrer. Warum? Denn obwohl er so in seine Gespräche vertieft war, wusste er immer die Antwort auf die schwierigsten Fragen. Fast schien es, als genoss er wegen seiner Intelligenz soziale Immunität. Dies weist auf die Anerkennungsregeln in der Informatik hin. Was oder wer als wertvoll anerkannt wird, hängt ausschließlich vom technischen, analytischen, dem Wissen ab. Und gesegnet sind die Begabten. Oh, war aber zählt die Arbeit, war. Das ist wirklich meine Erkenntnis. Ne? Schlaue Leute können mehr Verantwortung übernehmen dafür, dass sie ihr Wissen korrekt verwenden und dafür werden sie auch mit mehr Entspannung konfrontiert, wenn sie mal anerkannt werden. So, so das ist das, was da passiert. Weißt du, so Leute, die größere, schwerere Steine schleppen können und das dann umsetzen, bekommen dann auch irgendwo für ihre Arbeit auch mehr zurück von den Leuten. Machst du mehr, kriegst du mehr. Wow, spannend. Eine solche Umgebung kann Frauen gegenüber sehr feindselig sein, denen von Kindheit an beigebracht wird, sich anders zu verhalten als George und auf die Menschen um sie herum Rücksicht zu nehmen. Achtung, wir wollen hier keine Geschlechterstereotypen verstärken oder behaupten, dass Frauen einfach kommunikativer sind. Aber wir möchten darauf hinweisen, dass wir selbst, wenn wir versucht hätten, uns wie George zu benehmen, von den Lehrern immer noch nicht auf die gleiche Weise erkannt worden wären. Citation needed natürlich, eure Gefühle und ja, aber darauf kann man schon mal aufbauen, dass man Leute aus einem Arbeitsbereich ausschließen möchte. Ich kann deine Gefühle nicht peer-reviewen und meta-analysieren. Quest 3, Nerd-Alarm. Es wurde viel über das nerdige Image von Informatikern und darüber, wie es StudentInnen ausschließt, gesagt. So arrogant, das... Wie der Chris es gesagt hat, nicht jeder Informatiker ist ein Student. Allein dieses Getue. Bah. Unser Problem mit diesem Image ist nicht unsere Angst, unsere Feminität zu verlieren, wie einige Untersuchungen nahelegen. Wir sehen sogar positive Aspekte, da die Nerdkultur für Transmenschen inklusiv sein kann. Hä? Hä? Darüber hinaus verfügt die Informatik-Community gerade aufgrund ihrer Nerd-Kultur über wenig klassistische Ausschlussmechanismen, weniger klassistische Ausschlussmechanismen als andere Disziplinen. Ja, trotzdem wurde dieses nerdige Image von den meisten unserer Kommilitonen erfüllt und so teilten sie einen gemeinsamen Hintergrund. Sie hatten eine gemeinsame Vorstellung davon, wie sie sich verhalten sollten, wie sie miteinander kommunizieren sollten, was gesellschaftlich anerkannt ist und was nicht. Also diese ganzen Leute, die jetzt da auf dem Spektrum sind, die haben da nicht so viel Verständnis für, wie sie kommunizieren müssen und so. Die wollen ja eher so wenig kommunizieren, wie nur irgendwie möglich. Gibt's ja genug Leute. Das ist wirklich ein großes Problem teilweise, da vernünftig mit den Leuten zu reden und so. Und auch mit diesem ganzen Homeoffice und diesem ganzen Gedöns kommt das auch nochmal mit dazu. Also wenn man dann wirklich mit vielen Leuten irgendwie zusammenarbeiten muss, ist das halt eher schwierig, die Leute dann diese Informationen vernünftig zu bündeln und so. Naja. Vielleicht befürchteten die Nerds, dass die Aufnahme anderer und unbekannter Leute, die Nerd-Anforderungen nicht erfüllen, schließlich ihren sicheren Raum zerstören würde. Einen Raum, in dem sie endlich unter ihresgleichen sein konnten, alleingelassen von der Außenwelt. Ach. Ach was. Wenn wir diesen Hintergrund nicht teilten, fühlten wir uns unzulänglich. Ja, selber schuld, wenn du dich unzulänglich fühlst. Das ist ja auch geil, weil ich nicht alleingelassen bin von der Umwelt, fühle ich mich jetzt unzulässig, oder wie? Oh Mann. Und als solche hat uns die Nerdkultur nicht eingeladen. Ja, Frechheit, oder? Zugegeben, wir waren Spätzünder in unserer Verstrickung in die Welt der Schwerter und Raumschiffe und haben das alles nicht ernst genommen. Ach. Ach was. Ja, ja. Die Türen stehen auf, man geht nicht rein und beschwert sich dann. Vielleicht hätten wir das getan, wenn wir von einem der Jungs zu LAN-Partys eingeladen worden wären. Was? Nein, hat der eine Zeitmaschine oder was? Will der mit dir nach 1990 zurückreisen? Wir hätten einen großartigen Krieger mit noch größeren Brüsten an ihrer Seite gespielt. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn unser eigener Hintergrund gleichermaßen anerkannt worden wäre. Dies führt zu Grund 3, warum wir in der Informatik weniger Männer brauchen. Männliche Nerdkultur dominiert die Informatik und befürchtet, neue Stimmen aufzunehmen. Oder hat Angst davor, neue Stimmen aufzunehmen. Und natürlich Quest 4, Vorbilder. Es gibt keine Vorbilder für Frauen. Ich habe noch nie von Ada Lovelace gehört. Ja, ich kenne die Leute nicht, die den Apollo-Computer programmiert haben. Es gibt keine Informatik-Vorbilder für Frauen, egal was ihr mir erzählt. Nein, ich habe noch nie von Danielle Bunton gehört. Ich habe keine Ahnung. Männer untergraben eine positive Identifikation mit unserem angestrebten Vorbild. Und das wäre? Genau genommen waren 2 von 11 unserer Informatikprofessoren weiblich. Und wenn es auch nur eine kleine Zahl, bla bla bla bla. Andererseits schien ein ganz schweres Gewicht auf den Schultern dieser Frauen zu ruhen. Sie waren nicht nur echte Wissenschaftler, sondern fungierten auch als Vorbilder, Zeichen und Projektionsflächen, nicht nur für unsere Sehnsucht nach positiver Identifikation, sondern auch für frauenfeindliche Ideen. In Vorlesungen sahen wir, wie unsere männlichen Kommilitonen herablassende, ja sogar sexistische Bemerkungen über sie machten. Wenn man einmal so frauenfeindlichen Klatsch belauscht hat, wird es sicherlich schwieriger, sich mit so einem peinlichen Weibchen zu identifizieren, denn wer möchte schon so erniedrigt werden? Ja, wir brauchen auf jeden Fall weniger Frauen, weniger Männer in der Informatik. Wir brauchen auch mehr Frauen in Bergwerken, bei der Müllabfuhr, in Uranminen. Ja, da können wir Ölplattformen und so. Also ein bisschen nerdig sein. Gefährliches brauchen wir mehr Frauen. Ja, nerdige brauchen wir, nerdige Frauen. Nerdige Frauen. Nee, nerdig sollen die doch nicht werden müssen. Die wollen ja nicht nerdig sein. Sie haben ja selber gesagt, sie nehmen das alles nicht ernst und sie haben das nur mit einem halben Herzen. Ja, das merken Leute, die was wirklich mögen. Sie haben eigentlich gerade hier zugegeben, Fake Gamer Girls zu sein. Ja, und es ist auch so lustig eigentlich, dass diese Leute, ich meine, das hatte ich letztens mal gehört von diesem einen YouTuber über diese ganzen Geek-Geschichten auch und so, dass es jetzt wirklich irgendwelche Poser gibt, die sich dranhängen an Sachen, wo man früher die Leute für gehänselt hat, dass sie sich dafür interessieren, ne? Also, irgendwelche Sachen, wo man früher den Leuten gesagt hat, so, du interessierst dich für dies, das und jenes, irgendwelche Fantasy-Geschichten oder keine Ahnung wie was, du bist ein erwachsener Mann oder so. Und heutzutage gibt's Leute, die ja so tun, als würden sie sich dafür interessieren, um halt da irgendwie, keine Ahnung, Social Credit irgendwie abzustauben. Mit solchen Sachen, wo die Leute früher für gehänselt worden sind, ne? Und genauso wie, ja, nur weil wir hier nicht so sozial abgehängt sind, haben die sozial Abgehängten jetzt Angst vor uns, oder was? Dass sie hier nicht mehr sicher sind, oder keine Ahnung wie. Und am Ende geht es doch auch wieder nur darum, die Informatik ist eine Branche, die Frauen gefällt, weil man macht sich die Finger nicht schmutzig, man muss nicht irgendwie weit reisen oder hart körperlich arbeiten, all solche Sachen, und da möchte man natürlich einen Fuß reinkriegen. Ja, nicht in diese ganzen doofen Sachen, die Frauen keinen Spaß da machen. Gibt's aber, wie Steine kloppen oder inhaltlich trotzdem nicht unterschätzen, vielleicht. Erzmine oder ähnliches. Natürlich darf man das inhaltlich, viele Leute unterschätzen das inhaltlich, habe ich während meiner Ausbildung gesehen. Waren genug Leute, die glaubten, sie können irgendwie das auf der halben Arschbacke absetzen. Aber das ist halt nicht so. Ja, eben, und das ist halt ein Bereich, wo du halt liefern musst, so, ne? Und wo man das auch gut messen kann, was man da liefert. Aber Chris, kann man da nicht was ändern? Irgendwie kann Informatik nicht erwachsen werden? Vielleicht, dass wir nicht mehr so auf diesen Code zentriert sind, ja? Sondern irgendwie mehr auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Meinst du etwa so Informatik 2.0 oder was? Ja, dass man vielleicht einfach auch mal das aufbricht alles und sagt hier, ja. Das kann nicht sein, dass irgendwie eine Funktion einfach aufgerufen wird, ohne die zu fragen, ob sie überhaupt Lust hat, aufgerufen zu werden. Und ja, so. Und wenn du da 2+2 rechnest, kommt immer 4 raus und gar nicht 5 und so. Ja, aber wenn ich das mit der Zustimmung und Einwilligung machen muss, dann muss ich das ja dann auch als Funktion einprogrammieren. Und wo fängt das dann an? Ja, Henne-Ei und so. Ne? Kannst du ändern. Apropos Computer. Kontakt. Apropos Konsens. Wir sind beim wöchentlichen Gamergate-Blog. Kotaku bekommt einen neuen Chefredakteur und der heißt Patricia Hernandez. Sie. Gamergater sind gerade vom Stuhl gefallen und vor Lachen oder vor Schock, je nachdem, wie man so konstituiert ist. Patricia Hernandez, allen lange bekannt, deswegen habe ich eigentlich. Können wir den Artikel haben wir ja jetzt gesehen. Jetzt genau gehen wir auf die Seite von Deep Freeze. Die Patricia Hernandez, die 2-mal über das Spiel Sunset geschrieben geschrieben hat, ohne zu erklären, dass dahinter die Produktionsagentur ihrer guten Freundin und ebenfalls Journalistin Lee Alexander gestanden hat. Ja, und oder dass sie über, wo war es hier? Genau, über ihre ehemalige Partnerin Christine Love hat sie 3 Artikel geschrieben und halt zufällig vergessen anzugeben, dass sie zusammengelebt haben und in einer sexuellen Beziehung waren, ganz komisch. Man hat dann hinterher die Disclosure dazugefügt, also nachdem Gamergate gesagt hat, so geht's nicht, hat Kotaku halt einen Disclaimer erstellt, dass, naja, hat über ihre Mitbewohnerin Anna Anthropy 6-mal geschrieben, ohne irgendwem zu eröffnen da draußen, dass sie über ihre direkte Zimmernachbarin schreibt und so weiter und so fort. Schreibt über ihre Freundin Mattie Bryce, war auch beteiligt daran, den Spieleentwickler Max Temkin mit Schmierartikeln zu bewerfen, die hinterher zurückgezogen werden mussten und so weiter und so fort. Das ist der neue Chefredakteur von Kotaku. Mit einem langen Register an Verfehlungen kann man es ganz nach oben schaffen, wenn man die richtige Identität hat. Interessant. Viel Glück, Patricia, du wirst es brauchen. Ja, die Bild-Zeitung hat sich mit dem Spiegel vor Gericht angelegt, weil sie gesagt haben, die Berichterstattung über die Geschichte mit dem Reichelt, dass er angeblich mit Mitarbeiterinnen rumgemacht und rumgekokst hätte, das war eben nur eine Verdachtsberichterstattung. Und in der Form noch nicht zulässig oder so. Das ist aber wohl, wie ich das woanders gelesen habe, wurde ich doch in den Kommentaren, nicht ein relativ übliches Szenario, dass die beiden sich dann so wie so ein Quatsch vor Gericht in der Haare haben. Aber in dem Fall hat der Reichelt das gewonnen wohl. Ja. Und ja, was im Endeffekt so da das Problem wohl war, ist, dass sie es halt einfach als Verdachtsberichterstattung gemacht haben und von ihm keine Stellungnahme eingefordert haben. So ansonsten wäre das vielleicht gegangen, aber so geht es dann halt nicht. Achso, ist natürlich auch eine Idee, ne, dass man keine Stellungnahme abgibt und dann in die Verdachtsberichterstattung zurückpfeifen kann oder so. Wer weiß, ne? Ich meine, die werden alle juristischen Tricks auch ausnutzen mittlerweile. Die beiden. Die haben ja nichts angefragt, das ist ja das Problem. Ach so. Ja, das ist auch so unüblich. Zumindest. Ja, die reden einfach nicht miteinander. Hier haben wir die neue ARD-Programmchefin im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist eine alte Bekannte, die hat bisher die DGTO geleitet, also praktisch die für die Fernsehfilme und die ganzen Monsetten hat die produziert. Genau. Ja. Ihr Vater ist Wolfgang Schäuble, ihr Mann ist der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Aber sie selber sagt im Interview auch, sie sieht da gar keine, also sie überprüft auch ihr Handeln ständig, ob da irgendwas sein könnte. Aber ja. Ne. Was ich aber besonders interessant fand, war, wo haben wir es denn? Habe ich da vorhin schon drin rumgescrollt, genau. So, wie sehe denn Ihre ideale ARD aus? Was muss ein moderner öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland leisten? Der Auftrag ist sehr klar und sehr breit angelegt. Ich halte das auch für wichtig. Ich nenne das Beispiel Unterhaltung. Es wäre ein Fehler, die Unterhaltung dem Privaten zu überlassen. Ich komme ja als ehemalige Chefin der Filmproduktionstochter DGTO aus der Fiktion. Ich komme aus der Fiktion. Ist es so ähnlich wie aus dem Völkerrecht zu kommen? Und weiß daher sehr gut, welche Wirkmacht Bewegtbilder und erzählte Geschichten auf Menschen haben. Sie können für Themen und Zusammenhänge aus Geschichte, Politik oder Gesellschaft mit Serien und Filmen einnehmen. Nicht nur mit dem journalistischen Erklärstück. Ja, Propaganda scheint die Richtung zu sein. Also sich für gesellschaftliche Themen einnehmen. Das sehen wir jetzt schon an dieser komischen Fernsehserie, die sie da im Schnellschuss gedreht haben. Ich glaube, war das ZDF oder ARD? Über diese Corona-gläubige Mutter, die ihre Familie fast in den Abgrund reißt und so. Ja, da hatten sie ja jetzt bei der Republika auch Geld bezahlt, um die da bewerben zu können. Ne? Also ich hatte da auf dem Internet hier YouTube-Kanal von denen einen Trailer gesehen. Okay. Das heißt, auch Unterhaltung ist Bildung? Deshalb warne ich sehr vor einer Verengung des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Viel von dem, was wir brauchen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, lässt sich nicht allein in der klassischen Informationsentwicklung, Vermittlung und journalistischen Einordnung erreichen, sondern auch im Vermitteln von Geschichten und kollektiven Bildern. Wir brauchen deshalb einen breiten Auftrag. Mich erreichen auch oft Briefe, in denen es heißt, ich möchte nicht immer, dass im Fernsehen gestritten wird. Ich will auch mal wieder in Bildern schwelgen und mich entspannen und genießen. Und was kann weg? Ich glaube nicht, dass Weglassen die vorrangige Aufgabe ist. Wir müssen Programme und Angebote für alle schaffen. Da haben wir in den letzten Jahren etwas den Faden oder besser gesagt Teile der Bevölkerung verloren. Wen haben Sie denn vernachlässigt? Wir haben ganz zweifellos die jüngeren Zielgruppen vernachlässigt. Fast 40 Millionen Deutsche haben inzwischen ein Pay-TV-Abonnement. Das macht mich natürlich nicht glücklich, denn es zeigt ja, es gibt offenbar eine große Bedürfnislücke, die wir nicht füllen. Are you out of your mind? Natürlich könnt ihr nicht mit Netflix oder Amazon oder irgendwem irgendwie Schritt halten, weil ihr ein schrecklicher, lahmarschiger Dinosaurier seid, der kaum die Füße vom Boden kriegt. Deswegen macht ihr auch nur Dreck. Wir gucken, egal was, ihr macht nur die immer gleiche Tatortformel oder den immer 100. Heimatkrimi oder die Serie über irgendwelche Doktoren oder Lehrer oder irgendwas, irgendein Scheiß. Ihr kaut immer den gleichen Dreck. Ja, das politische Zeug, wo ich in Bildern schwelge, das sind dann die Bilder von irgendwelchen Strohmännern, irgendwelchen hier Tatorte, Insel, keine Ahnung wie was. Bilder sind das dann mit hanebüchenden Konzepten, um die Leute da aufzustacheln. Der Scheiße, die ihr durch eure anderen Formate auch dadurch bringt. Auf allen Kanälen derselbe Blödsinn. Unwidersprochen und ohne irgendeine Gegenstimme. Ich glaube auch, dass Zugezogene uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil wir nicht die Vielfalt und Diversität widerspiegeln, die wir brauchen. Da ist noch viel zu tun. Wir müssen die Veränderungen der Zeit annehmen und dürfen nicht einfach sagen, wir wissen besser, was gut für unsere Kunden ist. Genau das hast du gerade gesagt, Mutter. Du hast gerade eben genau das gesagt, dass du mir auf subtile Weise irgendeinen Scheiß einflößen willst, der deiner Meinung nach gut für den Frieden der Gesellschaft ist. Ja, ich, genau. Du hast keinen Erziehungsauftrag. Sprich mir nach, Frau Strobel. Du hast. Ich habe keinen Erziehungsauftrag. Fuck off, echt. Ihr habt einen Bildungsauftrag, aber ihr habt keinen Erziehungsauftrag. Hört endlich auf damit. Hast du sie gerade erzogen? Hast du einen Auftrag? Nee, ich habe ihr die Meinung gesagt. Ich habe Findungen aus den letzten Jahren, dass ich ihren Scheißladen bezuschusst habe. Das heißt Meinung und nicht Deinung, okay? Nee, Dennemann. Wir haben einen Affenauftrag und dem kommen wir auch nach. Ja. Ja, interessantes Interview, wenn ihr mal wissen wollt, was in Zukunft so auf euch zukommt. Der Zug. Es gibt Bereiche, in denen müssen wir uns als ARD klar verbessern. Das ist zum einen die Comedy. Hörst du das, Olli Welke? Deine Tage sind gezählt. Vielleicht eine Show mit Schaschlik Shapira und Quattro-Mülf und so. Super. Ja, oder mit der lustigen Rosetti. Geh weg, Frau Strobel, geh weg. ein bisschen größere Applausschilder kaufen, damit unser alternes Publikum die auch weiterhin lesen kann. Nee, die wollen jetzt die Jugend mit Netflix-mäßigen Angeboten an Land ziehen. Was ab? ARD kauft MGM. Ach nee, Amazon. Ja, danke, Frau Strobel. Wiedersehen. Ja, Greenpeace hat ein bisschen... Gasautos. Ja, genau. Greenpeace hat hier ein bisschen gegen das Gesetz verstoßen und Schlüssel entwendet von Autos, die exportiert werden sollten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sagt hier, das sind Schlüssel der 1500 Abgasautos von Volkswagen. Die Greenpeace-Aktivist Doppelpunkt innen gestern aus dem Verkehr gezogen haben. Verkehr. Sie reisen jetzt an einen Ort, an dem die Klimakrise schon besonders sichtbar ist. Welche Fernsehen Orte kommen dir da in den Sinn? Fernsehen. Eigentlich nur das Fernsehen. Aber Abgasautos scheint in den letzten Tagen wirklich so zu einem neuen Ort aufgestiegen zu sein. Okay. Aber der Witz ist ja Augenwischerei, weil ich meine, was glaubt ihr, was die Kraftwerke machen, aus denen der Strom für eure Elektroautos? Nur Wind, nur Abgase, Erdgas, Erdöl, Kohle. Wir haben ja bei Frau Baerbock gelernt, wir frosten einfach nur noch mit 20 Grad anstatt 22 Grad. Irre, ne? Also Minus, und dann haben wir ja wieder ein bisschen was frei. Haben wir wieder 2 Grad zur Verfügung, mit denen wir dann die Grundlast betreiben können. Oder die Antarktis retten können. Was ich gestern mich gefragt habe, was ist eigentlich mit Entsalzungsanlagen? Müssten wir nicht unsere ganzen Küsten mit Entsalzungsanlagen vollbauen? Dann entsalzen wir einfach Unmengen Wasser. Spanier machen das ganz schön. Ja, genau, da gab es gestern einen Bericht über Spanien. Mars, wenn du mit Entsalzungsanlagen ankommst, versuch die erstmal so zu zeigen auf Twitter, okay? Also nimm mal irgendwie so salzige Leute, pack sie in die Entsalzungsanlagen. Ja, genau. Nee, aber dann könnte man halt doch, dann könnte man doch einfach Meerwasser entsalzen und das dann auf Land lagern. Oder dem Grundwasser hinzufügen oder was auch immer. Aber man würde ja kontinuierlich Wasser aus dem Meer entnehmen. Würde dann, könnte man damit nicht gegensteuern. Und man könnte das Wasser benutzen, um Gegenden wieder aufzuforsten, die zu trocken sind. Zum Beispiel. Ist das nicht eine Lösung vielleicht? Klingt für mich irgendwie danach, dass ich gegen die Erwärmung meinen Kühlschrank eine Weile offen lasse. Das mit dem Wasser, mit dem Salz. Der Prozess ist extrem schwer. Und ja, du musst das irgendwie kochen oder so normalerweise, glaube ich. Leicht. Die Energie reinzustecken ist dann, Ja, aber dann muss man vorher erstmal ausrechnen, ob also, mein Plan den Wasserstand so weit reduziert, dass wir uns das leisten können. Weißt du was, wir ziehen einfach alle an den Nordpol, an so einen Gletscher, und dann schneiden wir uns direkt das Eis ab in unsere Drinks. Ja, dann kommt es nicht ins Wasser. Ja, ja, auf jeden Fall, diese Geschichte hier, die hat für mich auch wieder sowas richtig Kulturrevolutionäres. Also sowas, was du dir hinterher in deinem Prozess da irgendwie mit als Staatsfeind des Planeten dann vorwerfen können, dass du ein Abgasauto von Volkswagen hattest. Jo, keinen guten Hybrid. Und dann anschließend das Traurige ist, dass VW sie nicht belangen wird. Einfach, weil sie sich das nicht antun wollen in der Öffentlichkeit. Eigentlich müssten diese Leute wegen Diebstahl vor Gericht gestellt werden und ihnen klargemacht werden, dass auch ihr Unsinn halt Sie haben das ja im Nachhinein noch als Notwehr betitelt. Das sei Notwehr, diese Schlüssel zu klauen. Ja, da sind wir schon. Das ist genau diese ganzen verdrehten Logiken, ja, die uns meines Erachtens da wirklich richtig heftig. Also, die dann irgendwann vor den Leuten davor stehen werden und denen das vorwerfen werden und dann irgendwie sagen so: Ja, dein Leben ist doch eigentlich scheißegal, weil wir haben ja den größeren Kontext und so, und überleg doch mal. Und wir werden alle sterben und deswegen machen wir jetzt dein Gehirn sauber und dann pusten wir es raus. Für die Jugend. Piu! Genau, und danach ab zur Zwangsarbeit in den Meerentsalzungsanlagen. Ach, Moment, also die haben die übrigens auf die Zugspitze geschleppt und die da wieder ausgeschüttet, die Schlüssel. Und dort hat die Polizei die Schlüssel dann anzuschauen. Auf der Zugspitze. Apropos, du hast auch gar keine Energie darauf zu fahren oder so, ne? Nein, das hat sich total gelohnt. Die Schlüssel quer durch Deutschland zu fahren. Und ja, genau. War wieder mal eine sehr durchdachte Idee von Greenpeace. Was machen die Schlüssel auf der Zugspitze? Verbrennen die da oder was? Nee, die haben die da nur hingelegt und die Polizei konnte sie dann sicherstellen. Also ich fahre auch immer aus Notwehr durch ganz Deutschland. Auf der Zugspitze. Apropos Zwangsarbeit, ich habe da so ein Lifehack, okay, wenn das neue Regime da ankommt, ja, so geht freiwillig zur Zwangsarbeit, dann können die euch nichts anhaben. Boah, cool. Genau, es ist kein Zwang. Zwangsarbeit, wenn ich freiwillig hingehe. Es ist kein Zwang, wenn ich freiwillig mitgehe, ja, genau, ja. Ja, siehst du. Gut, dass wir nicht noch auf diesen anderen deutschen Berg gefahren sind, da, wie hieß er nochmal? Zwischen Italien und Schweiz. Habe ich zuletzt mal so falsch gesagt. Das Black Lives Matter Horn? Ja, genau. Oh mein Gott. Ah, wann kommt endlich die Umbenennung, Schweiz? Wie lange wollt ihr die Leute noch unsichtbar machen? Da kommt, da ist dann auf dem Berg so ein Konzert von der Avril Lavigne. Du bist ja richtig witzig. Also, ich meine, hallo, das ist hier, also so hier Auge für Auge, Wort für Wort. Ja. Prinz William beruft Luisa Neubauer ins Earthshot Price Konzil. Price? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Ich fand das gut und hat gesagt, komm mal. Und dann suchen wir zusammen Gewinner aus. Komm mal, du Tierwelt. Mal gucken, die Kirche. Tierwelt, Natur, Klima. Ja, diese drei Sachen. Ist eines der Hauptziele. Also, drei Sachen ist eines der Hauptziele. Der philanthropischen Arbeit von Prinz William. Welcher ist das? Der Ältere. Ach so. Ja, der nicht so durchgeknallte. Ich verliere die Übersicht. Ja, das sind zu viele, da sollen mal die Älteren jetzt mal langsam abtreten, damit ich neue Slots habe. Das ist der Sohn von Prinz Charles. Der ich kriege da nichts für, aber das ist natürlich eine hohe Ehre. Ne? Du meinst eine der eine Ehre. Von den beiden, der ein Sohn von Prinz Charles ist? Ich also meine, der Sohn von Prinz Charles. Ist definitiv der Sohn von Prinz Charles. Und nicht ja, den ne? von dem Reiter. Ja, der wird bestimmt auch König demnächst. Der William. Like a candle in the wind. Ja, und ruft er dann den Arbeiter- und Neubauernstaat aus? Heute ist aber schlimm. Ich weiß nicht, was ihn jetzt bewogen hat, die aktuellen Leistungen der Luisa. Vielleicht, oder... Er hat ihr Meilenkonto gesehen und hat gesagt, die passt zu mir. Die hat fast so viele Meilen. Ja, oder die Historie der Familie, wer weiß, vielleicht auch, ne? Earthshot, was ist das überhaupt für... Ist das ein Drink, also ein Shot? Oder schieße ich auf die Erde, oder... Ist das ein Wortspiel mit Earshot? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das soll irgendwie bedeuten, dass wir unsere Sachen über... schießen unsere Ziele oder keine Ahnung. Also einfach irgendwas gegen Schotten, Engländer halt, ne? Wo steht das denn? Verstehe ich gar nicht. Wie kommt der drauf? Das Schott. Da stand da eben, dass er den Earthshot-Preis aus sie da reingeholt hat. Ja gut, hier das Handelsblatt hat uns hier in einem etwas längeren Artikel erklärt, wie das mit dem Reinvestment laufen soll, beziehungsweise dass die großen Firmen so Thyssen und so weiter, dass sie dabei sind oder ja drauf und dran und drängeln sozusagen bei der Regierung. Die wollen auf Wasserstoff umstellen und es ist nicht genug Wasserstoff da. Finden das auch und wollen das natürlich über Windstrom oder so dann erzeugen. Deswegen wollen sie dann auch nicht genug Wasserstoff. Da können meine Entsalzungsanlagen helfen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, das Konzept mit den Wasserentsalzungsanlagen, das würde so viel Strom verbrauchen, dass man das tatsächlich nur mit Atomkraftwerken hinbekommt. In ja, einem Umfang, dass es wirklich lohnen würde. Also seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir diesen ganzen Klimamist hinkriegen wollen, werden wir an Atomkraft nicht vorbeikommen. Sag ich jetzt mal, stell dich mal in den Raum. Tja. Ja, das lustige CO2-Zertifikatssystem, das sieht ja nicht nur vor, dass die Unternehmen quasi zugeschrieben bekommen, wie viel CO2 die emittieren und dementsprechend müssen sie bezahlen, sondern die können ja auch noch andere Sachen machen und dann kriegen sie quasi einen, ja, dann können die das gegen ihr normales Budget anrechnen. Das ist ja der Punkt, wenn Konzerne und Politiker davon reden, klimaneutral zu sein, dann bedeutet das ja nicht, dass sie keine CO2-Emissionen haben, sondern dass die gleichzeitig irgendwelche anderen industriellen Prozesse machen, die sich nicht lohnen würden, ja, die keiner Herstellung dienen, sondern die einfach nur da sind, weil es ein Gesetz gibt, dass zum Beispiel, wenn Altschrott verarbeitet wird, dass man da halt ein paar Tonnen weniger CO2-Zertifikate kaufen muss für das eigentliche. Das ist auch unter anderem ein wichtiger Punkt gewesen, der hier genannt wurde, mit dem Schrott, dass sie da ja 10% oder so wollten sie zuführen, bei grob, wenn es klappt. Ja, also Stahl wird wahrscheinlich teurer dann demnächst. Ja, alles wird teurer. Aber der Punkt an dem Wasserstoff ist, was die ja machen wollen, ist, die wollen diese Wasserstoffgewinnungsanlagen, die ja auch sehr stromintensiv sind, allerdings nicht so sehr wie in Wasserentsalzungsanlagen, die wollen im Endeffekt die Stromspitzen des Solar- und Windstroms, der normalerweise das Netz überlastet und der notwendig macht, dass halt mehrere Gaskraftwerke ans Netz gehen, um einfach das zu kompensieren. Die wollen quasi diesen verschwendeten Strom dafür benutzen, Wasserstoff herzustellen. So, ja, nur wenn die Industrie einsteigt, dann wird das ganz schnell nicht mehr reichen. Ne? Das ist das Problem. Und deswegen machen die im Prinzip auch Druck, dass es jetzt irgendwie vorwärts geht mit der Wasserstoffgeschichte da praktisch an der Küste. Da wollen sie es ja ungefähr hinbauen. Ja, was die ja auch machen wollen, wenn die den Wasserstoff haben, dann möchten die eine Wasserstoffkatalyse machen mit CO2, was sie quasi umwandeln in einen synthetischen Brennstoff, der als Kerosin Zusatz, glaube ich, genutzt werden kann. Ich glaube nicht, dass es ein kompletter Ersatz ist für Kerosin. Ja, im Flugzeug kannst du auch machen, ja. Ja, ich habe mich das eh gemacht, wie das mit dem Gefährdungspotenzial des Wasserstoffs ist, aber ja, offensichtlich wird das so ein bisschen verdrängt oder so, ich weiß es nicht genau. Die 300 Bar oder was die da, die modernsten Dinger haben, das ist ja schon ordentlich. Aber es darf eben auch nicht an die frische Luft kommen oder so. In einer bestimmten Konzentration geht das eben sehr schnell hoch, ne? Naja. Ja, hier haben wir das, ich habe schon gesagt, wöchentliche Love Priest für Annalena, wo hier, ich glaube, Zeit war es, sie so ein bisschen da frei redet von ihrem Problem mit den Finanzen. Ich meine, mit den Finanzen, das ist wahrscheinlich sowieso so ein bisschen eine Nebelkerze, eine Ablenkung, weil eigentlich war da ja nicht wirklich was. Die hat das jetzt ein bisschen verspätet gemeldet, aber eigentlich haben sie ja auch Zeit, bei der Bundestagsverwaltung das bis zur Legislaturperiode Ende wahrscheinlich nachzumelden, von daher irgendwie gar nicht wirklich ein Problem, aber hier die Zeit versucht jetzt eben das Ganze nochmal von der anderen Seite aufzuzäumen, nämlich dass die anderen ja alle so viel schlimmer, aber schlechter werden und viel gieriger und so weiter. Und dann nennen sie unter anderem den Ramsauer hier. Der hat ja wohl eine Anwaltskanzlei. Ja, ob die die Mandanten, die er da hat, anonym sind, wie es hier heißt, das hatte ich doch für fraglich, zumindest er wird die schon kennen. Ne? Also ganz perfide geschrieben, ja, auch komplett umgedreht, als wenn das jetzt irgendwie was miteinander zu tun hätte, dass da irgendwelche Leute korrupt waren, dass die Annalena da irgendwas nicht gemeldet hat oder so. Das hat einfach nichts miteinander zu tun und es zeigt eben auch nicht, dass die anderen irgendwie ja jetzt die Böseren sind oder so. Das waren eben andere Fälle. Ne? Und ja, vor allen Dingen diese Tatsache, dass da ganz viele Leute sind, die wohl schon einen vernünftigen Job hatten oder vielleicht eine eigene Firma oder so, wie der Hamsauer dann in dem Fall mit der Anwaltskanzlei. Dass sie natürlich auch irgendwie ordentlich Geld schon verdient haben und vielleicht auf das Bundestagsgehalt noch nicht mal irgendwie angewiesen sind. Oder das kommt bei denen offensichtlich nicht vor oder so. Es wird dann eben gesagt, dass sie im Schnitt auch viel mehr verdienen würden außerhalb und so und dann möglicherweise ihr Amt nicht so ernst nehmen würden. Aber davon abgesehen haben sie eben gesagt, das würden die Grünen ja nicht machen. So. Und die Frage ist ja nicht, ob die das machen oder nicht machen, sondern ob sie das überhaupt auch können. Und ich habe mir gedacht, das werden sie wahrscheinlich nicht können, ne? Weil eben da keine großen Anwaltskanzleien sind oder so und keine großen Firmen sind und da eben nur ein bisschen rumstudiert wurde zum großen Teil. Und ich meine, guckt die Leute doch an und den Lebenslauf von Annalena. Wo soll es herkommen, ne? Außer vom Staat? Das ist ein Völkerrecht. Ja. Es kommt aus dem Völkerrecht. Zahlen die jetzt auch aus? Aus der Fiktion. Monatliches Völkerrecht treffen oder so, ja? Wie beim Patriarchat. Naja, ich flische hier World Economic Forum oder so. Die ja, finde ich aber krass. Und auch durch sich so ein Piece. Bist du Antisemit, Chris, dass du das World Economic Forum da so hast? Ist der Schwab auch Jude oder was? Ja, also wir reden hier über legale Nebeneinkünfte, die deklariert wurden, also an sich überhaupt nichts Verwerfliches. Ja, und deswegen ist es einfach nur mal wieder. Und das ein Ramsauer. Ja, kann ja vielleicht auch mal froh sein, dass irgendwelche Leute, die was nicht so einen Stand haben in ihrer Gemeinde und so weiter, dass sie dann eben auch in den Bundestag mal kommen oder so. Das ist nicht unbedingt verkehrt, als wenn da immer nur so Listenleute reinkommen oder so. Das sind ja wahrscheinlich auch, also da kann man ja praktisch froh sein, dass so jemand sich opfert und nicht irgendwie weiter Geld scheffelt. Das meine ich so ein bisschen, ja. Mehr ehrliche Geschäftsmänner. Kommt denen nicht in den Sinn, ja genau. Ey. Wie hieß das nochmal in der Nike-Werbung mit Lars Ricken damals? Ich sehe Typen mit Nadelstreifen. Kohlemacherei ohne Ende. Legitimate Businessman, meine ich. Ja, genau. Ja, hier hat sich noch jemand mal vorgenommen oder der Frage gewidmet, wie feministisch ist denn die Annalena wohl? Und ihre Aussagen sind so mehr so mittelmäßig feministisch. Sie will sich ja wohl nicht so richtig festlegen, muss sich irgendwie keine Wähler zu vergraulen und so weiter. Aber das bricht dann eben an verschiedenen Stellen doch immer wieder durch. Und ja, es ist davon auszugehen, dass sie alles mitgeht, ne? Dass ihre feministischen Freundinnen da so vorschlagen werden wollen. Was hat er hier für eine Statistik gemacht? Das sind Wahlumfragen. Ich habe mich schon gewundert, was das damit zu tun hat. Ja, das fand ich so mit den interessantesten Artikeln in letzter Zeit hier. Da hat Bertelsmann eine Umfrage gemacht, was die Leute denn so wollen. Und die Leute wollen offensichtlich einen Politik- bzw. Regierungswechsel. Ja? Und das ist in meinen Augen nicht unbedingt ein Wechsel auf Grün, aber das kann man vielleicht auch mal anders sehen. Das wird auch unter anderem gesagt, dass hier bei verschiedenen Themen eben eine Richtungsänderung gewünscht wird, unter anderem beim Thema Klima. Ja, da lassen Sie aber offen, in welche Richtung das dann jetzt gehen soll. Soll das irgendwie verschärft werden, das Bemühen da, sich einzusetzen, oder soll das eben eher ein bisschen zurückgefahren und vielleicht anders fokussiert auf Atomkraft oder so werden? Ne? Also es kommt hier nicht raus. Aber ich finde es doch sehr interessant und aufschlussreich, dass irgendwie, ja genau, die Leute nämlich was wollen, dass sich jetzt endlich mal was ändert oder so. Und die Politik scheint ja nicht so richtig darauf vorbereitet zu sein. Die glauben ja immer noch mit ihren komischen Umfragen oder so, dass sie da die Wahlergebnisse wirklich vorhersagen können. Und ich befürchte oder vermute ja, dass das auch eine dicke Überraschung geben kann im September, wie auch immer dann da vorne ist. Aber ja, die CDU wahrscheinlich. Aber dahinter ist auch irgendwie alles offen, habe ich den Eindruck. Sag mal, Mamon, hast du gerade die Wahlergebnisse gefatshamed? Wie meinst du das? Du hast gesagt, also eine fette Überraschung. Ja, ich weiß es nicht. Hillary hatte auch 85%, ne? Und ist dann doch nicht gewählt worden. In den Umfragen hast du 85%. Ja, also aber die Leute sind nicht dagegen, ne? Dass das. Dass die Leute nochmal so wählen oder so, dass jetzt einfach alles so bleibt. Ich meine, wahrscheinlich ist die größte Änderung, die meisten wollen, einfach, dass die SPD weg ist oder so. Dass sich einfach in Luft auflöst. Also. Es könnte sich auch nicht um die SPD handeln, sondern um so eine ältere Dame mit hängenden Mundwinkeln. Ja, nur die CDU wird nicht abgewählt werden, ne? Da würde ich jetzt nicht von ausgehen. Das ist, aber bitte eher wenigstens die Dame mit den hängenden Mund. Ja, das schon, aber die CDU ist eher auch so ein kleinstes Übel für viele, glaube ich, ne? Auf das man sich dann so zur Not einigen kann. Speziell im Dorf. Ja, jetzt, Alter, hätte ich noch gerne was recherchiert gehabt, schade. Gibt es so eine lange Story von dem Anwalt Kompa über die Justizsenatorin in Hamburg, die weder irgendwie Justiz irgendwas studiert hat, noch sich da auskennt groß, aber jetzt über alle Justizmitarbeiter in Hamburg irgendwie das Sagen hat. Und die hat nicht nur da so die fachliche Eignung vermissen lassen, ich weiß gar nicht, wie sie an den Posten gekommen ist. Ich glaube, die Grünen sind da einfach auch ins Parlament gewählt worden und sie ist dann über so eine, die gehörte dann eben dazu. Und sie hat aber eben auch so einen Stunt gebracht, dass da irgendwie Leute wollten nochmal mit der Partei erstmal, glaube ich, abstimmen, wer da jetzt überhaupt in Frage kommt, für welche Posten und so weiter. Und die hat sie total abfahren lassen. Das waren irgendwie ein Afghan und ein Iraner oder sowas. Und die hat sie total beschissen abfahren Moment, lassen. Ne? Moment. Ja. Also es ging da irgendwie um ihren Lebensgefährten. Der sollte irgendwie... Ja, der spielte auch eine Rolle, ja genau. Nee, der spielte vor allen Dingen erstmal die Rolle. Der sollte irgendwie wieder nominiert werden und hat das dann nicht gepackt für irgendwas. Und dann haben sie quasi, also irgendwer, Unbekannte, haben irgendwie verbreitet, dass diese Leute, die da jetzt neu eingetreten sind, dass die Nähe zu irgendwelchen Islamisten hätten. Also das sind halt Leute irgendwie, Afghanen und so, halt Muslime, und da wurden dann irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, ne? Die halt, also das, was dann noch am meisten Fleisch irgendwie dran war, ist, der eine von denen studiert halt Islamwissenschaften, und man hat ihm vorgeworfen, dass er in irgendeinem so Verein ist, der aber wohl selbst nicht irgendwie, also wo man halt nichts drüber sagen kann, und das Substanziellste, was sie noch irgendwie hatten, ist, dass er halt dieser in der Kritik stehenden Organisation von wegen Islamic Aid irgendwie sowas oder wie, ja, das war auch eher ein Ablenkungsmanöver, um die den rauszukriegen. Den hat er irgendwie mal was gespendet, aber er meint halt selber, dass er sich da nichts bei gedacht hat, und dann haben die halt da richtig fertig gemacht, ne? Also die haben das irgendwie an die Presse gegeben und die haben das dann irgendwie verbreitet als Fakt, dass das Islamisten wären, und also haben da halt im Endeffekt diese Leute ruiniert und auch sämtliche dann noch, die mit denen irgendwie was zu tun haben und so. Richtig heftige, über die Klinge gesprungen, richtig, ne? Heftige Nummer. Mhm. Und sie war irgendwie die Vorsitzende von den Grünen da oder so, und hat das irgendwie dann mit zu verantworten gehabt, wie damit umgegangen wurde, und hat da also richtig heftig versagt. Also der Kemper listet das hier quasi auch auf, die Sachen, gegen die sie da im Endeffekt von den grünen Grundsätzen auch gegen verstoßen haben könnte. Also wenn man das so sieht, und würde ich durchaus auch so sehen, wie er das hier sieht. Ja, und dass im Endeffekt sie eigentlich das Parteiausschussverfahren da kriegen sollte, mhm, und nicht die Leute dann irgendwie auf Basis von irgendwelchen Hörensagen. Und, mhm, und der Witz ist ja auch, dass sie jetzt gerade unter strafrechtlicher, also gegen sie läuft eigentlich jetzt ein Verfahren in der Hamburger Justiz, deren Vorsitzende sie jetzt ist. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hast du Luft auch noch ein Verfahren gegen sie? Ja, geil, wegen Verleugnung und so, halt eben wegen dieser Sache, genau. Ja. Mir ist es eben aufgefallen, da war am Anfang dieses Monats war noch irgendwas aus Hamburg mit Justiz und so. Ich glaube, da ging es um Impfen, aber ich habe das, es dann vergessen zu recherchieren, müsste ich mal machen. Da ist sie auch so negativ aufgefallen, einfach. Mir ist auch aufgefallen mit der sogenannten Hummer-Affäre. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Die wurde von der Rettungsorganisation irgendwie nach, ich glaube, Italien eingeladen. Da wurde dann Hummer auf einem Abendessen verspeist. Das wurde dann groß irgendwie. Hat das was mit Jordan Peterson zu tun? Hat das was mit Jordan Peterson zu tun? Nee. Schön wär's, ja. Ja, mit Geld verschwinden. Apropos Justizsenatoren aus Hamburg, ihr erinnert euch vielleicht noch an Till Steffen, der ist uns damals bei dieser ganzen Nein heißt Nein-Geschichte aufgefallen. Und den haben sie jetzt wohl am Wochenende auf einen aufsichtsreichen Platz für ein Bundestagsmandat katapultiert. Also den Herrn haben wir dann wahrscheinlich dann ab Ende des Jahres dann im Deutschen Bundestag sitzen. Auch für Grün oder was? Ja. Das wird auch spaßig. Ja, nur wenn die CDU den Maßen auffährt, dann müssen die ja noch mal was bringen. Nur mal Zeit, dass immer was nach vorne geht. Das hier ist eine Übersetzung aus dem Schwedischen, glaube ich. Deswegen liest sich das teilweise ein bisschen merkwürdig. Alle Frauen, die wegen Verleumdung im Zusammenhang mit MeToo angeklagt wurden, wurden verurteilt. Schreiben Sie hier. Ja, ist geil, ne? Es zeigt eine Überprüfung der Urteile von Crime of the Week. Alle Frauen haben das Recht auf ihre Geschichte und man kann einen engen Familien- und Arbeitskreis erzählen, was man will, aber man darf in der Öffentlichkeit nicht darauf hinweisen, sagt Anwältin Angela Eklund. Und was sie hier haben, ist so ein Beispiel von einer Dame, die irgendwie meint, so, ja, ich habe den hier angezeigt, und dann haben sie gesagt, nee, wir machen nichts. dann habe ich das bei sozialen Medien geteilt und den natürlich da auch geoutet. Und dann gab es wohl ein Verfahren, was eingestellt wurde. Und dann richtet sich darüber auf, dass man dann nichts dann sagen kann. So, wo ich mir dann aber schon, also der Leser soll dann wahrscheinlich jetzt denken, so, ja, das ist ja total ungerecht. Aber ich denke mir dann wieder so, ey, wenn die da erstmal gucken und dann keine Ermittlungen eröffnen, das machen die einfach so, oder was? Ohne Grund. Und dann eröffnen sie die Ermittlungen, weil du sie dazu zwingst, im Endeffekt, was eigentlich auch schon übel ist, weil normalerweise könnten sie auch sagen, so, nee, wir haben hier nichts gemacht und das ist alles klar und so. Und dann wird das eingestellt oder das Verfahren endet mit Freispruch vielmehr. Ist ja schon ein Unterschied und Und gehen dann trotzdem hin und dann ist es aber Twitter, trotzdem, ne? Alles Unterdrückung oder was oder ohne jeden Grund oder wie. Und ja, du musst dann deine Wahrheit hier irgendwie kundtun oder was. Ja, wie immer gab es schon einige, die dann irgendwie geklagt haben dagegen und die haben alle wohl gewonnen. Ne? Also, das kommt ja wohl nicht vom Staat, ne? Von der Staatsanwaltschaft, so habe ich das nicht verstanden. Aber ich hatte es auch noch nicht übersetzt gehabt. Ja, das Urteil aus Weimar, ne? Ja, viele haben ja von vornherein gesagt, der war nicht zuständig und so weiter. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil er hätte ja nicht zu entscheiden, ob die Maskenpflicht da durchzusetzen ist oder nicht, sondern er hat ja einen Antrag gekriegt wegen Kindeswohl und den muss er dann, damit muss er dann irgendwas machen oder so. Ja, im Endeffekt haben sie mir jetzt trotzdem gesagt, er war nicht zuständig, auf die Finger gehauen und ja, das wird jetzt irgendwie anders entschieden oder nicht entschieden oder so, weiß ich auch nicht genau. Aber dem Richter hat man das, ja, hat man das wieder entnommen sozusagen. Und ja, ich frage mich einfach, wie denn dann jetzt so Kinder oder so, wenn da wirklich was ist, wie die dann jetzt zu ihrem Recht kommen könnten oder zu ihrem Kindeswohl, was da immer überall angeblich so angestrebt wird. Da kümmert sich keine Sau mehr drum. Ist jetzt einfach scheißegal geworden. Hm? Finde ich echt komisch. Ja, so läuft das momentan. Man kann sich, ich hatte das gefragt irgendwo im Kommentar. Und hat die Antwort bekommen, dann könnten sie sich jetzt ans Verfassungsgericht wenden oder ja, so BGH oder so. Ja, aber die machen ja auch nichts. Schon gar nicht kurzfristig. Ja, also im Endeffekt gab es hier ein Urteil, dass Masken- und Abstandsgeschichten kindeswohlgefährdend wären in dieser einen Stadt da. Ja, ja, er hat sich da natürlich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, indem er gesagt hat, ihm jetzt die Schulen das abschaffen sollen oder so. Ja, das müssen Richter teilweise so machen, weiß ich nicht genau. Müssen dann auch die Gefahren, von denen sie wissen, irgendwie eindämmen oder so, wenn sie dann der Meinung ist, dass es so schlimm wäre. Aber er hätte sich vielleicht eben vielleicht auch die Kinder beschenken sollen, für die er da entschieden hat, ne? Dass die befreit sind dann oder sowas. Und dann haben sich Leute darauf berufen wollen und dann haben sie denen gesagt, ja, sowieso, ja, ja. Das wäre, ja. Wie war das, ein ausreißendes Urteil oder so? Ein ausreißender Rechtsakt oder so. Ausbrechender Rechtsakt. Ausbrechender, ja. Genau, das war's. Okay. Ja, nun. Ja, er bricht vielleicht aus, aber es gibt eben auch keinen anderen so richtig dann für den Fall. Ne? Und dass die Maskenpflicht da zurückgenommen wird, dann irgendwo vor das Gericht. Damit ist ja nicht zu rechnen, ne? Ja, diese Kinder sind die einzigen, die sie richtig zwingen können und das tun sie dann auch, ne? Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich habe das zwar nicht so richtig verfolgt mit dem Gunnar Kaiser, der hat sich ja dann auch irgendwie von dem Job dann verabschiedet, weil er keine Lust mehr auf diese komischen, er muss ja dann auch praktisch illegale Handlungen vornehmen, ne? Die Gesundheitsdaten der Kinder rumschicken und so weiter. Und ja, eigentlich kann man dazu niemanden sozusagen verpflichten. Mal gucken, was da noch draus wird, aber er hatte da erstmal einen Sack gehauen, kann ich gut verstehen. Ne? Ich finde es auch eine ganz komische Art, Leute zu verpflichten, gegenseitig sich zu kontrollieren oder so. Das ist rechtsprinzipiell bei uns irgendwie gar nicht richtig möglich. Ne? Das war von Anfang an auch ein Problem, dass wir dann gesagt haben, die Läden müssen jetzt auch achten, dass die Kunden Masken aufhaben oder so. Nicht für, ja, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit ab. Ja, ja. Dafür sind wir wahrscheinlich auch nicht genug am Thema. Den habe ich jetzt auch nicht mitgebracht, deswegen gehe ich mal kurz zur Toilette. Okay. Ich weiß nicht mehr, von wem das dann war, aber ich meine eigentlich schon, dass es von Maman war. Ich weiß es nicht. Aber gut, im Endeffekt steht hier auch nur drin, dass sie jetzt gegen Schnelltestbetreiber, dass sie da stichprobenartig geprüft haben und teilweise ganz starke Unterschiede gefunden haben. Also hier war irgendwie 70 Tests wurden gemacht und es gab insgesamt 977, die sie abrechnen wollten. Und die Betreiber von diesen Sachen haben sich dann irgendwie rausgeredet mit, ja, wir wollten das aber irgendwie zusammenrechnen mit anderen Sachen, irgendwie anderen, also dass wir quasi eine Gesamtzahl irgendwie machen und nicht nur an dem einen Ort, also nach dem Motto, da waren es vielleicht nur 70, aber mit woanders und so sind es insgesamt 977. Und das wäre mit der Stadt so abgesprochen, sagt hier der Medikan-Inhaber Oguzhankan. Aber die Stadt sagt, nee, definitiv nicht. Ja, also eine solche Absprache entschieden, dementiert. Ja. Und die zuständigen Sachen hier von, was war das, Gesundheitsämter haben keine wirkliche Kontrollfunktion für diese Abrechnung. 18. Ja, das Euro ist aber doch. Wie kann eine Regierung oder Organe, die so dilettantisch so eine Krise verbaseln, und zwar an jedem Milestone irgendwie fallen sie einmal auf die Fresse, dass man da kein. Natürlich. Seid ihr doof? Habt ihr nichts aus den Finanzskandalen, dem ganzen anderen Kram gelernt? Wenn ich irgendwo unkontrolliert was aufmache, wo Geld zu verdienen ist, dann kommen als erstes die Betrüger und die Abzocker. Ihr seid echt, euch ist nicht mehr zu helfen. Wofür bezahlen wir diesen ganzen Verein, wenn die nicht mal so einfache Dinge begreifen, wie das Gelegenheit Diebe macht? Ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was das kosten würde, da jetzt riesen Bürokratie hochzufahren. Ne? Also, aber 70 zu 977 oder was das war, ist schon eine Menge. Also, ja, mal 18 Euro. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Dinger müssen doch eher entsorgt werden, diese Tests, oder? Dann ist es doch ganz einfach. Die werden zur Sonderentsorgung gegeben und da wird ein armer Mensch hingesetzt, der kontrolliert, ob da Tests in den Kisten sind. Der die Spucke von den Leuten dann durchsiebt. Muss ja nur die einzelnen Tests zählen und mehr Tests machen, als Testkits verbrauchen, kann man halt nicht. Aber nee, macht das einfach so, guter Glaube, Handschlag, Ehrenwort, läuft. Läuft. Ist ja nicht euer Geld. Dann gehen die Leute jetzt Tests sammeln. Oder wie? Für die 18 Euro. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass ich ab morgen überall hingehen kann und ein Test ist nur noch empfohlen. Ja, das war eigentlich auch von Mammon. Hier geht's ist um, der schon wieder da? Hier geht es auf jeden Fall irgendwie um ein neues Gesetz, was sie jetzt machen wollen, um in der Psychotherapie irgendwelche ja, Rahmen zu stecken für was da irgendwie relevanter dann ist und so. Und die beschweren sich ja darüber, dass man das in der Zeit, wie sie es haben wollen, gar nicht genau ausdiagnostizieren kann, ob das reicht und so weiter. Das sei halt alles viel zu kurz gegriffen und viel zu sehr nach Schema F, wo man die Leute angeblich nicht reinpressen kann. Holzschnittartige Psychotherapie ist ja das Zitat, oberflächlich und glücklich. Auch wirklich hat. Irgendwie Depression, 20 Termine, Schizophrenie, 30, ach, machen wir 35, wir sind ja nicht so. Ich meine, dass es verschiedene Schweregrade von solchen Leiden gibt und ich grobe Raster, wenn ich schon grobe Raster höre. Ja, gute Idee. Einfach den Leuten, die leiden, irgendwie die Hilfe wegnehmen, damit irgendwo was gespart werden kann. Das kann man dann in Demokratieförderung stecken. Super Idee. Und hier mal wieder zu der Mär davon, dass Linksextremisten ja nur Sachen angreifen und Linksextremisten niemals Menschen angreifen. Hier ist ein Mensch, offensichtlich ein Rechtsextremer, der in Erfurt lebt. Am Freitagmorgen ist dem die Tür aufgebrochen worden, als Polizisten verkleidete Menschen sind da reingekommen. Man hat ihm ein Bein gebrochen, man hat eine chemische Flüssigkeit über ihm und seiner Freundin ausgegossen. Ja, und auf Indymedia ist dann ein Bekennerschreiben aufgetaucht, dass ein gewisses Kommando Paul Schäfer habe halt diesen Mann seinen Rechtsextremismus mal körperlich nahe bringen wollen. Und ja, wie gesagt, gebrochenes Bein mit einer Flüssigkeit, es wurde von Chlor gesprochen in manchen Berichten, übergossen. Ja. Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem in Deutschland und Indymedia ist eine Presseplattform wie jede andere. Und andere Lügen, die wir uns weiter erzählen lassen müssen. The Dark Side of Bill Gates. In diesem Artikel, den Mammon eingereicht hat. geht es darum, dass ja, dass die New York Times und Daily Beast was, glaube ich, ja genau, die haben jetzt irgendwie berichtet, dass angeblich Bill Gates mit dem Epstein da verbandelt war und auch irgendwie dem gegenüber geäußert haben soll, dass er mit seiner Ehe unzufrieden ist und sich bei dem da irgendwie ausgeheult hat, irgendwie über seine Frau. Ich weiß nicht, woher die das wissen wollen. Steht hier auch nicht drin. Aber die haben das halt berichtet. Und dann heißt es hier noch, dass er irgendwelche Affären gehabt haben soll mit Leuten, die unter ihm gearbeitet haben und dass auch deswegen dass er deswegen bei Microsoft halt ausgestiegen ist. Ausgestiegen worden wurde, ja. Und das waren dann irgendwie so Sachen, die schildern das dann ja auch, wo er dann irgendwelche Leuten geschrieben haben soll, lass mal was essen gehen oder so, aber wenn du nicht willst, dann tu einfach so, als hätte ich nie gefragt oder so. Also richtig furchtbare Dinge, oh mein Gott. Ja. Ja, ich habe mich schon gefragt, wie viel überhaupt stimmt, ne? Auch. So. Ist auch interessant, dass er jetzt offensichtlich zum Abschluss freigegeben worden ist. Ja, klar. Nach der Geschichte mit der Scheidung. Ne? Weil es taucht ja momentan überall Dreck auf. Noch vor 4 Wochen warst du ein Corona-leugnender, wahnsinniger Verschwörungstheoretiker, wenn du was Schlechtes über Bill Gates gesagt hast. Und seit er sich scheiden lässt, oder seit sie sich scheiden lassen, ist irgendwie Open Season. Das ist der Oberarm-Magnetischen. Ist das mit dem Magnetischen? Das Bill. Ja, stimmt schon, ist mir auch aufgefallen. Ja, habe ich nicht geschafft zu lesen mehr. Jetzt hast du da reingeguckt? Ja, ich habe da reingeguckt. Ja, das ist ganz interessante Stände hier von der künstlichen Intelligenz und Leuten ihre Fähigkeiten wiedergeben, die gelähmt sind. Also haben hier jemanden, der seine Hände nicht mehr bewegen kann, ermöglicht mit diesem, was man hier auf dem Bild sieht, also mit so Sensoren im Gehirn, wenn die Person dann an geschriebene, also sich quasi vorstellt, dass sie in Handschrift was schreibt, dann kann die künstliche Intelligenz das dann quasi nachbilden. Also die wurde darauf trainiert, indem man halt der Person geschriebene Buchstaben gezeigt hat und dann halt die Reaktion darauf gemessen hat. Und so hat man das dann geschafft, dass die jetzt irgendwie 90 Worte pro Minute oder sowas, oder 90 Zeichen, ja genau, 90 Zeichen pro Minute, fehlerfrei, beinahe fehlerfrei, damit schreiben kann, das wäre wohl noch unter einem Wert, den man eigentlich erreichen wollte und eigentlich wollte man das auch lieber irgendwie haben. Also irgendwer hat das mal vorhergesagt, dass man das dann sowieso irgendwie machen können würde und das dann so und so schnell wäre oder so. Da sind sie jetzt aber noch nicht irgendwie angekommen. Das ist diese Neurolink oder was von dem Muskel? Nee, irgend so eine Frau. Irgend so eine Frau wurde da. Ach, redet ihr über Computerlinguistik? Ja, das ist Computerlinguistik. Ist es das? Ist das so? Ja, ja. Das da verwendet man schon drauf gewartet, dass ja, das ja, da verwendet man auch so Probanden, bei denen so der Schädel so transparent ist. Ne? Das ist ja, genau. Ja. Hat man ja immer mal da. Probanden. Ich finde es toll, dass der Typ an das Hello W mit der Hand mit dem Stift denkt, in so einer Denkblase. Das ist der Gedanke, den er hat. So. Er denkt an die Denkblase. Ja, die haben das halt so beschrieben, dass er sich das dann irgendwie vorstellen muss, wie geschrieben wird. Mhm. Und die hatten auch noch irgendwie so ein Beispiel, dass so ein Schlagzeuger, der auch irgendwie seine Hände nicht mehr benutzen kann, jetzt auch mit irgendeiner KI ganz toll wieder Schlagzeug spielen kann. Und so. Also ja. Abgefahren. Die Singularität ist nah. Bald sind wir alle im Computer. Ja, viele technische Entwicklungen sind ja auch so Behinderten oder so Entwicklungen schon gekommen, ne? Also in den normalen Markt auch gekommen. Die Maus ist ja das beste Beispiel. Ja. Ja, und wie immer kommen die Affen zuerst in den Genuss von solcher Technologie. So. Ja. Ja. Wir sprechen nämlich eigentlich gar nicht mehr. Was hier erhöht, sind unsere Hirne, die in Nährlösung schwimmen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Hass ich innerhalb von einer Minute posten kann auf Twitter mit so einem Gehirnchip? Oh, ja, 90 Zeichen. Ja. Ich werde Hass sprechen, der noch nie gedacht wurde. Ja. Du brauchst drei Hass Minuten in Schönschrift, aber bitte. Du brauchst 3 Minuten für einen durchschnittlichen Tweet. Tja, es ist die Frage, wie das weitergeht. Hello und dann mit W. Hello, Witch. Hello, Women. Das Hass, ja. I'm the brain. Nee, das muss ja irgendein Hass jetzt sein, der mit W anfängt. Hallo. Hello, woke people. Wir auch ein U sein, wo das noch was anderes folgt, ein L oder B oder so zum Beispiel. Der Witz ist halt, wir interpretieren dieses Bild so, als würde der Typ an Hello W denken, aber eigentlich denkt er an spitze Nadeln in meinem Gehirn. Und die Maschine so, Hello W. Ja. Hello Wald. Hello Wald. Oh, vor allem voll dämlich, weil der Bildschirm nicht mal an ist und das Ding ist nicht mal an. Das heißt, die haben den jetzt da Chips in die Gehirn gepackt und die Nachos. Die haben es nur sehr hell gestellt, damit sie ihn nicht ablenkt. So, jetzt machen wir Schluss. Ich habe schon 3-mal hier auf den Sternenhimmel umgeschaltet. Das waren die Weltraumaffen für heute. Macht's gut. Denkt an den Wald und an Miete pro Kopf. Achso, sind wir einig heute? Fördert, was der Feier dient. Zerschmettert, was ihm schadet. Und Safe Space, okay, weil ich bin jetzt auch wieder da. Hallo. Ja, OPEX hat nämlich seine Pflichten dem russischen Staat gegenüber abgeleistet. Jetzt wieder in die westliche Zone. Der Rubel muss rollen. Rollen. Ja. Lasst es euch gut gehen und genießt, wenn es draußen mal ein bisschen sonnig ist. Und fördert, was der Freiheit dient. Und zerschmettert, was ihr schadet. Und guckt keine ARD-Unterhaltung. Ist alles Indoktrination. Zerschmettert, was der Freiheit dient. Fördert, was ihr schadet. Naomiya, hier, ich gehe ich wieder. OPEX, lass dich mal kurz deine Elektroden kontrollieren. Irgendwas ist da schief bei dir. Plus und Minus vertauscht. Geht auf letsafespace.com. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Gewinne, gewinne, gewinne.